Hallo und herzlich willkommen beim E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel. Die heutige Episode ist etwas anders als die bisher gewohnten Episoden. Ich durfte Gast beim ersten OpenGov Social Club der regionalen Open Government Labore sein. Und dort haben wir uns über Öffentlichkeitsarbeit für Open Government unterhalten. Ich habe ein wenig über Podcasting geplaudert. Da ich die Aufnahme nicht mit meinen üblichen Mitteln machen konnte, sind manche Beiträge leider nicht in der gewohnten Qualität. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß, weil inhaltlich war es echt eine tolle Veranstaltung. Gut, dann sage ich mal herzlich willkommen beim Open Government Social Club. Social Club, wo es eben natürlich darum geht, zu sozialisieren, Erfahrungen, Erlebnisse zu Open Government, Wissen zusammenzuwerfen, sich auszutauschen. Der ist für jeden offen, wie das so in einem Club ist, um da auch Vorträge zu halten und oder einfach eine Gesprächsrunde zu eröffnen. Ich pick da immer mal so ein paar Themen und gehe damit tapfer voran. Aber wie gesagt, also hier auf der regionalen Open Government, auf der Plattform der regionalen Open Government Labore ist damit letztendlich ein Club eröffnet. Die regionalen Open Government Labore ist eine Förderinitiative des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat. 13 regionale Labore werden da gefördert, um über einen Zeitraum eben Open Government Projekte durchzuführen. Das Ganze hat auch eine Begleitforschung, ist es sowohl ein Forschungsprojekt als auch ein Realisierungsprojekt von Open Government. Das sind rund 200 Akteure und Institutionen auch mit drin und beschäftigt. Und Civitatis ist, macht diese wissenschaftliche Begleitung und noch die Koordination und hat auch eben diese Plattform aufgebaut. Was da genau auch gerade bei den regionalen Open Government Laboren passiert, wird nachher oder gleich mal Kira Messing von Civitatis vorführen. Ansonsten wollen wir uns heute dem Thema Öffentlichkeitsarbeit widmen. Das ist aus mehrerlei Hinsicht wichtig, weil in Öffentlichkeit schon mal das Wort offen drin steckt und auch weil eben Open Government, sagen wir es mal so, noch stark im Bereich des Special Interests der Leuten, die viel mit öffentlicher Verwaltung zu tun haben oder halt eben mit bestimmten Nichtregierungsorganisationen, die sich mit Transparenz, die sich mit Beteiligung auseinandersetzen, aber da eben noch viel Potenzial ist, sich mit anderen Prozessen, mit anderen Akteuren zu fraternisieren und insgesamt auch stärker in die breite Wahrnehmung zu kommen. Es soll heute kein Lehrbuch sein, sondern eher so ein Erfahrungsbericht. Teilweise auch ein bisschen aus dem eigenen journalistischen Leben. Da geht es also generell um Öffentlichkeitsarbeit. Wir wollen uns noch ein bisschen genauer das Thema Social Media angucken, weil es auch was ist, wo eben öffentliche Verwaltungen Angst vor haben oder auch sich nicht immer so geschickt anstellen. Und es ist ja auch wirklich schwierig, ich sage immer Stray and Pray, überhaupt in der heutigen Zeit ausreichend Wahrnehmungsspanne bei den Menschen zu bekommen. Und es geht natürlich um Podcasting. Podcasting ist sehr im Trend, zum Glück, weil es ein total schönes Format ist. Und wir haben eben Thorsten Frenzel auch da vom E-Government Podcast und der wirklich ein alter Connoisseur, wie das funktioniert und kann dazu eben auch berichten und Tipps und Tricks bieten. Thorsten ist vor allem als Podcaster schon seit 2014 mit dem E-Government Podcast unterwegs. Er ist eigentlich auch noch bei der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern, in der AKDB. Und deswegen freue ich mich also eben, so einen versierten Podcaster mit an Bord zu haben. Und wir werden uns nachher mal auch dazu die Bälle hin und spielen. Ich gebe mal weiter an Kira, die auch noch mal kurz so einen Sachstandsbericht zu den regionalen Open Government Laboren bietet und damit diejenigen, die noch nicht die Labore kennen, eben noch mal einen kurzen Überblick darüber haben. was da alles gerade passiert. Kira? Ja, dann steige ich da mal ein. Ich freue mich, dass es jetzt endlich mit dieser Reihe losgeht. Du hast mich ja schon vorgestellt. Mein Name ist Kira Messing. Ich bin Teil des Begleitteams der Initiative Regionale Open Government Labore, aus der heraus auch diese Veranstaltungsreihe, diese offene Veranstaltungsreihe zu betonen, entstanden ist, mit der wir uns eben auch über die Initiative hinaus ja am Open Government Diskurs beteiligen wollen und das Thema mit verschiedenen Subthemen erlebbar machen. Wer die Initiative noch nicht kennt, also die Initiative der regionalen Open Government Labore, das ist eine Initiative des BMI, in der wir beziehungsweise 13 Laborprojekte erproben, wie Open Government funktioniert. Wir haben dabei 13 Laboren einen ganz bunten Strauß an verschiedenen Themen, die vor Ort getestet werden sozusagen. Da geht es bei den einen darum, den Age Gap bei der Digitalisierung zu überwinden, bei anderen darum, digitale Bürgerbeteiligungs-Apps zu testen, bei wieder anderen darum, die Verwaltung zu öffnen. Das heißt, wir haben da eine ganze Reihe an verschiedenen Themen im großen Bereich Open Government. Und vielleicht als Update, was derzeit gerade ganz besonders aktuell uns unter den Nägeln brennt, das ist das, dass wir im Moment daran arbeiten, unser Tun auch methodisch erfassbar zu machen. Das heißt, derzeit sind alle 13 Labore dabei, sogenannte Wirkungslogiken zu erstellen. Das heißt, detaillierte Annahmen dazu zu formulieren, wie aus den jeweiligen Aktivitäten, die vor Ort durchgeführt werden, am Ende tatsächlich erlebbare gesellschaftliche Wirkung werden soll. Und genau diese Annahmen, die werden wir dann auch in einer recht groß angelegten Analyse an der Realität überprüfen, weil wir auch genau damit angetreten sind in dieser Initiative, nämlich mit dem Anspruch, dass wir Erkenntnisse dazu schaffen, wie, wann und unter welchen Bedingungen Open Government wirkt. Genau, das ist der Fokus der Zeit. Heute geht es allerdings nicht um die Frage, wie Open Government wirkt, sondern, wie Olli ja schon sagte, eher darum, wie man am effektivsten dazu kommuniziert und das Thema sichtbar macht. Ja, an der Stelle würde ich wieder an dich zurückgeben, Olli. Super, danke, Kira. Ja, am effektivsten kommunizieren, das ist leicht gesagt. Ich hatte es ja schon angedeutet. Also die Welt ist voll mit Informationen. Wir sprechen hier von der Informationsgesellschaft. Insofern kann es immer nur letztendlich, ja, sagen wir es mal so, ein paar Tipps und Erfahrungen sein. Jetzt mal aus einer kommunikativen Perspektive. Und ich würde auch noch mal ganz kurz mal auch schildern, wo ich journalistisch herkomme. Da komme ich nämlich ursprünglich her. Und dieser Weg beschreibt eigentlich auch ganz gut die Situation in der Medienwelt und lässt einen auch vielleicht ein bisschen einordnen, womit man es da draußen mit Multiplikatoren, mit den Medien eigentlich zu tun hat und wie da die Situation ist und wo man da vielleicht auch ja seinen Weg reinfinden kann und auch möglicherweise seine Zusammenarbeit. Ich habe in den 90ern angefangen, Anfang 90er eben als Autor und Redakteur im Kultur- und Wissenschaftsbereich, im Regionalmagazin. Das ist in meinen Augen sowieso eine super Kombi. Und es waren noch Zeiten, wo man auch, ich habe dann teilweise auch für Titel wie Specs in Köln geschrieben, man auch eine Diskette auch mal irgendwie im WC des ICs versteckt hat, um eben seinen Text noch kurz vor Redaktionsschluss oder sogar dann auch Druckschluss eben von A nach B zu bekommen oder von Mannheim nach Köln. Insofern war das noch eine ganz andere Zeittechnik. Habe dann dort ein Volontariat auch gemacht. Noch einige Seminare bei Gerd Antes vom Cochrane-Institut, wo man einfach auch nochmal zum Thema Evidenz, ich da echt viel lernen konnte. Das ist jetzt auch nochmal, Antes hat sich auch nochmal so zu Wort gemeldet, jetzt im Zusammenhang mit Corona, eben was das Lesen von Studien angeht. Und nebenher habe ich dann über die Ende der 90er hinweg auch das freie Radio Rhein-Neckar mit aufgebaut, bei Mutterfunk nennt sich das. Und war auch schon da immer der Meinung, es braucht auch nochmal, sagen wir es mal so, Kanäle außerhalb der etablierten, formalisierten Medienwege, um einfach auch Themen, mir ging es da vor allem sehr viel um Musik, die sonst nicht irgendwie im Radio lief, Raum zu geben. Und 2001 bin ich dann zum Axel Springer Verlag. Es ging darum, einen Markttest von einer Zeitung hier in der Region an den Start zu bringen. Ich habe da die Regionalredaktion aufgebaut und geleitet. Und das ging dann ein halbes Jahr gut. Dann kam 9/11 dazwischen. 9/11 hat enorm viel ja ausgewirkt, auch wirtschaftlich und vor allem auch auf die Medienbranche. Letztendlich ist dann auch die Dotcom-Blase in der Zeit dann geplatzt. Aber immerhin hat mir das dann auch nochmal thematisch einen Beitrag im WDR-Monitor irgendwie ermöglicht. Das war so ein bisschen so ein Peak, wo ich dann auch schon mal ganz zufrieden habe, sowas geliefert zu haben. Und danach habe ich dann schon gemerkt, so die Medienwelt ändert sich. Bin dann relativ schnell dazu übergegangen, mich mit Video zu befassen, habe dann eine einjährige Ausbildung zum Videojournalist gemacht. Das kam da so auf und da klingt schon so durch. Das war früher praktisch einfach so eine Sache, da hat sich einfach Fernsehen drum gekümmert und es gab einen Kameramensch und es gab einen Schnittmensch und es gab den Autor, den Redakteur. Und plötzlich kamen zunehmend eben Selbstdreher, die eben Video selbst machten, den Schnitt selbst machen, auf. Ob das dann wirklich irgendwie tatsächlich in der Arbeitswirklichkeit so zielführend war, steht nochmal ein anderes Kapitel, aber eine Zeit lang haben da Sender auch stark drauf gesetzt. Ich bin dann zum regionalen Fernsehen und hier in der Region, die auch Rhein-Neckar-Fernsehen, die auch gleichzeitig das Landesbüro für RTL waren und in der Hinsicht sehr spannend war, weil es als kleiner Regionalsender eben ein Testfeld für die Software Dalet war, die eigentlich immer im Radiobereich eine integrierte Sendeabwicklung und Newsroom gemacht hat. Und da man eben ausprobiert hat, wie läuft denn das eigentlich beim Fernsehen ab? Und da war dieser Regionalsender, also sogar vor den großen Sendern, schon ganz stark dabei, sich zu digitalisieren. In der Zeit eben halt viel für RTL-Nachrichten geliefert. Das war also auch wirklich eine wirklich wundersame Erfahrung. Da hat man schon das erste Mal gemerkt, was da eigentlich für einen Druck mittlerweile auch in Nachrichten mache und auch in der Art und Weise, wie Nachrichten emotionalisiert gemacht werden müssen, da war. Und dann kam nochmal ein Angebot vom Axel Springer Verlag, eben die Welt kompakt hier in Rhein-Neckar aufzubauen. Und das habe ich nochmal 2 Jahre gemacht, was auch nochmal spannend war. Also wirklich hier eine schöne Blattmache. Und ja, und bin dann aber wieder zurück ins Fernsehen und zwar in die Unternehmenskommunikation, auch wieder beim Rhein-Neckar Fernsehen und zwar für die BASF gab es oder gibt es immer noch eben ein Format, das nennt sich BASF Insight. Und da hat sich schon gezeigt irgendwie, wie spannend es auch finanziell ist und sicherer, wenn man in die Unternehmenskommunikation geht. Und dann hat man auch angefangen zu lernen, eben aus einer Unternehmung heraus zu kommunizieren. Weil letztendlich ist da eigentlich hat sich da eine große Disruption vollzogen innerhalb von 10 Jahren, muss man sagen, über die Nullerjahre. Wir hatten praktisch die Dotcom-Werbung, die mit einem Schlag weg war, die letztendlich über die ganzen Mitte der 90er bis Ende 90er hinweg eben ja, für großen Reichtum und Wohlstand in der Medienbranche gesorgt hat. Dann ist es so, also da waren die AOL-Werbung, die CompuServe-Werbung und so weiter. Dann kam das Tabakwerbeverbot. Ne? Das hat vor allem also wirklich auch die Printmedien stark getroffen. Vorher war das ja auch schon in den TV-Medien verboten. Und das war schon ein Einschnitt, wo man schon gemerkt hat, alles wird jetzt angefangen zu sparen. Das Internet kam immer mehr praktisch als Wahrnehmungsraum, als konkurrierender Wahrnehmungsrahmen auf und entsprechend hat sich dann auch der Werbekuchen immer mehr aufgeteilt, wurde fragmentierter. Nutzer gewöhnten sich an Umsonstinhalte, weil eben gerade Verlage eine ganze Zeitspanne hinweg dazu übergegangen sind, einfach ihre ihre Printinhalte für umsonst ins Netz zu stellen, weil sie der Meinung waren, es lesen eh nicht so viele und wenn, dann nur so ein paar Junge und so generiert man neue Abonnenten. Da hat man sich wirklich eine Zeit lang so ein bisschen in die Tasche gelogen. Ansonsten gab es dann zunehmend Supplements, die letztendlich auch andere Formate oder andere Titel angegriffen haben. Dazu noch eine Verlags- und Medienkonzentration, die Mantel wurden innerhalb der großen Verlagskonzerne geteilt. Also da musste schon jemand nicht mehr praktisch Inhalte schaffen oder ein Inhalt, der geschaffen wurde, wurde praktisch da innerhalb der ganzen Konzerne verteilt. Die Nutzungsrechte mussten konzernweit erteilt werden. Und das war, da merkte man schon als Autor, das wird zunehmend dünner, die Luft. DPA ist immer mehr mit wirklich komplett angeboten und in den Markt rein. Und da die meisten eben bei DPA schon also ein Abonnement hatten von den Medienkonzernen, wurde da halt einfach wirklich zunehmend weniger Geschichten akquiriert. Die Printherstellung wurde natürlich durch Softwares und durch den Digitaldruck immer günstiger, was natürlich für eine größere Vielfalt sorgte, aber am Ende muss ja irgendwo alles bezahlt werden. Fotografen wurden obsolet zunehmend, weil man Redakteuren oder Autoren einfach damals noch die ersten Digitalkameras in die Hände gedrückt haben. Also das sieht man schon. Es wird dann, gibt so Analogien, auch wie das jetzt mit der öffentlichen Verwaltung sich seit einigen Jahren schon vollzieht. Dann wurden über das Internet eben Stockfotos viel besser erreichbar und ins Blatt gehoben. Und auch die TV-Produktion wurde immer günstiger. Und insofern habe ich mir dann gedacht, so, ich gucke mal, dass ich so langsam Land gewinne, bin dann erstmal nochmal in ein öffentliches Unternehmen, nämlich in die Stadtpark nach Mannheim, um dort eben die Kommunikation zu leiten für 2,5 Jahre. Und habe dann aber begonnen, in den 10er-Jahren eben als freier Autor einerseits Unternehmenskommunikation zu machen, aber nicht immer mehr in dieses Thema Digitalisierung generell reinzuarbeiten. Und kam da relativ früh auch auf das Thema Open Data und das, was letztendlich im Prinzip, ja, wie stark eigentlich das Internet und die daraus entstandene Netzwerkgesellschaft nach Öffnung schrie, weil sie letztendlich einfach auch die Informationshoheiten und dergleichen neu gemischt haben. Und da war das Thema Open Government eben auch nicht weit. Wir haben folgendes Problem mit Open Government oder überhaupt mit mit entspannten Prozessen, die sich in Verwaltungen jetzt seit einigen Jahren vollziehen. Verwaltung kommt irgendwie aus der Steckdose. Ne? Also da machen sich natürlich Menschen keinen Riesenkopf. Es ist jetzt nicht so super sexy, dass es ständig irgendwie in den Medien aufgegriffen wird, außer ist es irgendwas, wo man natürlich draufkloppen kann, weil mal wieder das nicht funktioniert hat oder das nicht funktioniert hat. Also wirklich eine äußerst schwierige kommunikative Situation, ganz stark auch nochmal praktisch mit einer politischen Aufmerksamkeitsökonomie gemischt. Und also über Verwaltung jetzt irgendwie zu berichten, ist halt so ungefähr wie vor 30 Jahren oder über Verwaltungsmodernisierung wie vor 30 Jahren über Klimawandel zu berichten. Und insofern ist noch am ehesten eigentlich die Wirtschaft interessiert. In den nächsten Tagen findet auch, glaube ich, vom Handelsblatt nochmal was zur öffentlichen Verwaltung statt, im Kongress. Und man merkt schon, also auch mit Tagesspiegel und so, da sind interessanterweise wirklich schon, also, dass man erstmal Medien mit Voraussicht und auch mit Nähe zur Wirtschaft stark interessiert dran. Und ansonsten, ja, Corona hat ja auch nochmal so das Thema jetzt dann doch stärker auch in dem gesamtpopulären Fokus gestellt. Also Staat am Limit wurde dann bei Kulturzeit gezeigt und immer wieder solche Sachen auf dem Plan. Und gerade Open Government nochmal so als Spezialthema einer Verwaltungsmodernisierung, das findet dann so allenfalls im netzpolitischen Staat in Special Interest Publikationen. Und selbst die Themen Open Data, also wo vor allem Journalisten auch von profitieren oder Informationsfreiheit, ne, werden an sich, also in der Sache, also was da eigentlich passiert über die letzten Jahre hinweg und was das überhaupt bedeutet, in welchem Zusammenhang, in welchen Kontexten das auch mit Digitalisierung steht, wo das gesellschaftlich, ja, welchen gesellschaftliche Mehrwerte darin stecken oder wie das überhaupt einem gesellschaftlichen Wandel folgt, ob das jetzt soziale Innovation ist und wie man das alles jetzt nennt, das selbst wird dann gar nicht so angepackt, aber man nutzt Informationsfreiheit und offene Daten, um Datenstories zu machen oder halt eben ja Informationen besser zu beschaffen. Und das ist ein bisschen schade, aber insofern hat man da auf jeden Fall auch schon mal eine Einflugschneise, um dann nochmal auch als Open-Government-Projekt stärker ja letztendlich auch eine Sichtbarkeit von Open-Government insgesamt einzufordern. Zum Glück ist ja Open Government auch schon eine Form von Öffentlichkeitsarbeit. Man arbeitet eben mit der interessierten Öffentlichkeit zusammen. Das ist ja schon mal was. Und ein Problem ist natürlich immer, das könnte man auch nachher nochmal so in einer Diskussionsrunde diskutieren, das Amt für Öffentlichkeit ist ja eigentlich so das Amt, das dafür zuständig ist. Und irgendwo fühlt sich es oft, und das höre ich auch immer von anderen, in anderen Projekten als Nadelöhr an, oder eben so ein bisschen auch als Sherpas oder als BIN-Doktoren der Verwaltungsspitze. Und das darunter leiden schon manchmal oft so die Fachämter mit ihren Geschichten und da müssen dann eine Zeit lang warten. Und es gibt dann noch die Verwaltungsspitze, die natürlich so ja irgendwie so ein Thema wie Open Government mitlaufen lässt, in wenig Fällen sich dann wirklich auch ja offensiv vor dieses Thema stellt. Aber oft so, naja, man will irgendwie das mitlaufen lassen, damit man auch praktisch in der Moderne dabei ist, aber doch noch irgendwie immer mal wieder unentschlossen, wie man eigentlich dazu steht. Und insgesamt ist so das ganze Thema Öffentlichkeit durchaus aus Sicht der öffentlichen Verwaltung noch so ein Habitus. Man sieht sich als Verkündungsstelle, ne? Ähnlich wie man auch bei digitalen Services, bei digitalen Bürgerdiensten lange ja auch der Meinung war, ich meine, dadurch, dass der Bürger einfach bestimmte Leistungen beanspruchen muss, ist es ja auch nicht so wichtig, wie gut sich der Bürger praktisch dann mit der Umsetzung fühlt. Und da wird halt jetzt einfach verkündet. Und das ist natürlich was in vielerlei Hinsicht ja auch verlorenes Potenzial ist, sich nur als Verkündungsstelle zu sehen. Und warum nochmal Open Government, eine ÖA vor allem aus dem Projekt heraus so wichtig ist und möglichst vielleicht nicht den Weg über ein Amt für Öffentlichkeitsarbeit ist, weil eben Sichtbarkeit eines der wenigen Dinge ist, dass die öffentliche Verwaltung in einem Open Government Prozess den zivilgesellschaftlichen Engagement als Vertreter des Gemeinwesens überhaupt zurückgeben kann. Also ich meine, wir reden ja hier oft eben von Ehrenamt und das ganze Engagement ist natürlich zwar einerseits in der Sache wichtig, aber natürlich bringen da Leute eben Mühen und Zeit auf und da ist es eben schon auch nochmal ein Goodie und eine Frage der Anerkennung, da in diesem Prozess auch aufzutauchen. Und oft ist es dann halt in der klassischen öffentlichen Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung eher diametral. Da geht es ja darum, letztendlich das Licht auf die Verwaltungsspitze, auf Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister oder Bürgermeister oder Bürgermeisterin zu bündeln. Und da fallen auch teilweise oft die Akteure aus der Zivilgesellschaft hinten unter. Und ich meine, fast ein wirklich einziges konsequentes Gewerke, das das Gemeinschaftswerk auch wirklich als solches abbildet, ist eigentlich der Film, der das seit über 100 Jahren macht, der wirklich im Abspann wenigstens alle Akteure dieses Gemeinschaftswerk bis zum Kaffeeträger und Best Boy eben abbildet. Um sich der Öffentlichkeit zu widmen, muss man natürlich mal sich Gedanken machen über die Ökonomie der Aufmerksamkeit. Also es braucht natürlich ein Interesse. Und das Interesse ist nach meines Erachtens eigentlich in zwei großen Dimensionen. Das eine ist ja eine ganz normale Wissenseineignung, also das Wissen, das einem wirklich tatsächlich dann Mehrwert bringt als Information und natürlich irgendwie, dass Neugierde befriedigt wird. Und Neugierde ist, glaube ich, ein unermesslicher Motivationsmoment. Was man praktisch Leuten entlocken kann. Und wenn man das mal so guckt, was ist dann wichtig? Das ist natürlich die Neuigkeit oft. Es ist die Exklusivität, die oft bei Menschen funktioniert. Es ist aber auch die Hintergründigkeit, die Expertise, die praktisch ein bestimmtes Thema nochmal vertieft. Das ist was durchaus bei entsprechendem Interesse eben auch gerne angenommen wird. Und wir haben natürlich das Thema der Bekanntheit, der Persönlichkeiten. Da sind wir natürlich bei sowas wie Celebrities, aber auch bei Multiplikatoren wie sogenannten Influencern. Aber auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt ist eben, Kontexte hergestellt zu bekommen, also Dinge, eine Kontextualisierung, mit denen man eben arbeiten kann. Und als Multiplikatoren haben wir ja oft die etablierten Medien, die sind je nachdem immer noch wichtig. Die werden natürlich, haben auch ihre Schelde jetzt im Moment und man merkt, wie praktisch diese Transformation auch massiv da angekommen ist und alles, was eben praktisch dem Prozess schon vorgeschaltet war, allein schon als die geschäftsführenden Redakteure Einzug gehalten haben. Denn so Dinge, wo man einfach gemerkt hat, also es, die Reichweite wurde zunehmend eben zu einer Währung und hat natürlich auch zu einem guten Entwicklung geführt, die möglicherweise jetzt eben als sich auch rechnen. Und dann haben wir eben die sozialen Netzwerke, ne? Auch mit allen Nebenwirkungen, die jetzt so bejammert werden. Ja, teils zu Recht, aber das ist natürlich eine Sache, die wir am besten auch nochmal diskutieren, welchen Mehrwert bringen sie eigentlich gesellschaftlich und das überwiegt. Und in beiden Dimensionen sind letztendlich diese Meinungsführer, die Influencer, auch nochmal wichtige Anker. Deswegen redet man ja auch immer so von Anker. Wenn wir wie können wir praktisch etablierte Medien adressieren? Ne? Und da kann ich nur dafür werben, ja, mit den Akteuren aus den etablierten Medien tatsächlich zu netzwerken. Also ich meine, es hört sich blöd an, aber auch eine persönliche Beziehung ist nichts Verkehrtes. Und das soll jetzt einfach auch irgendwie kein Schmuh sein, kein Filz, sondern aber im Prinzip, dass man respektabel miteinander umgeht und sich auch mal gegenseitig unterstützt. Also zwischen dem Sender, der öffentlichen Verwaltung oder des Projekts und Vertretern eben aus den etablierten Medien. Und das sollte halt auch wirklich den entsprechenden Zuständigkeiten auch überlassen sein und wie ich ja schon sagte, also im Grunde also dafür sorgen, dass auch wirklich die Sichtbarkeit der Akteure in einem Projekt wirklich so gut wie möglich gesichert ist, das können eigentlich immer noch im Besten eben die projektverantwortlichen Menschen. Man kann eben auch mal einfach den Seminare anbieten. Man kann einfach mal auch, gerade wenn dort neue Volontäre sind in den etablierten Medien, sagen, okay, wir machen mal ein Seminar überhaupt zur öffentlichen Verwaltung. Was hat sie mit der Verwaltung auf sich? Weil das oft, also auch aus meiner Erfahrung, gar kein einfacher Einstieg ist, als Journalist überhaupt diese eigene Welt zu durchdringen. Und in meinen Augen ist das auch schon eine Öffnung von Verwaltung, sich überhaupt gegenüber Medien zu öffnen und einfach auch mal da zu unterstützen, Verwaltung zu verstehen, über Verwaltungsmodernisierung aufzuklären, ein Seminar zu machen, auch über Informationsfreiheit. Es ist natürlich gewagt, aber letztendlich ist es da, es ist ein Gesetz, es ist legitimiert und es ist gut, auch den Journalisten als auch als Multiplikatoren mal über Informationsfreiheit aufzuklären und natürlich auch über offene Daten. Man kann Expertengespräche entsprechend irgendwelcher Themen, die die Daseinsvorsorge, das öffentliche, das Gemeinwesen angeht, mal erstellen. Das machen zum Beispiel oft die Universitäten. Da wird einmal im Jahr quasi immer wieder so als Hinweis eine ganze Liste zu verschiedenen Themenfeldern an Experten angeboten. Warum sollte es nicht ein Experte oder eine Expertin aus der öffentlichen Verwaltung sein? Wo man einfach anbietet, also wenn mal irgendwo ein Weltgeschehen ist, was in irgendeiner Weise die Suche nach der regionalen Erdung oder was nach einer regionaler Erdung sucht, dass man da sich eben auch als regionale Verwaltung anbietet und sagt, ja, also wenn ihr Fragen habt, ruft doch mal einfach da an, wir haben da den und den und den Experte, einfach direkt durchwählen. Und dann ist halt eben auch die Frage, ja, wo man proaktiv, wenn man so praktisch das Weltgeschehen beobachtet, immer wieder selbst aus dem Open Government Projekt sagt und aus den Erfahrungen, die man zum Open Government hat, was hat es mit uns zu tun? Haben wir dazu schon eben Erfahrungen gemacht zu Klimadebatten und zu Nachhaltigkeits, Prozessen. Gerade jetzt zeigt sich ja, wie eben dieses ganze Thema Klima anfängt, sich richtig peu à peu zuzuspitzen. Jedem wird es nun mal klar, dass es auch da ganz stark um Lastenverteilung gehen wird. Also es wird ein riesiger diskursiver Raum damit eröffnet. Und welche Erfahrungen kann man selbst letztendlich da aus den Open Government Erfahrungen einbringen? Was hat es mit offenen Daten zu tun? Welches Thema spielt die Digitalisierung dabei? Was sind die eigenen Erfahrungen von, wie man Digitalisierung eben für solche offenen Prozesse nutzt? Und letztendlich kann man das ja auch in einer Medienpartnerschaft gipfeln lassen, weil auffällig ist ja schon, ich hatte es ja vorhin schon auch mit Tagesspiegel erwähnt, aber auch die Süddeutsche ist ja dann eine Zeit lang zum Beispiel mit einem Bürgerbeteiligungsformat durch Deutschland getingelt. Ich frage mich, wann das sogar noch andere Medien und warum sollten es nicht auch regionale Medien sein, auch aufgreifen, um letztendlich auch ihre Bedeutung, ihre klassische Bedeutung als Qualitätssicherung, als Gatekeeper, als vierte Gewalt gegenüber dem, sagen wir mal, unorganisierten Informationsraum wieder ein bisschen klarer zu machen, zu festigen. Medien könnten zum Beispiel in einem Open Government Prozess durchaus die Rolle einer Moderation auch übernehmen, eines Treuhänders, und haben dann dadurch wiederum ein Interesse daran, regelmäßig eben Bericht zu Bericht erstatten. Das lokale Medienhaus kann ja auch mit Sachleistung rein, die Dokumentation zum Beispiel machen und eben das eben zunehmend miteinander verweben, Plattformen bereitstellen für Bürgerbeteiligung, was ja hier oft auch ja immer mal anklingt in regionalen Medien, aber eigentlich nie so in der beherzten, sektorübergreifenden Form gemacht wird und eben halt auch mal mit Datenjournalisten, wenn dort schon welche da sind, oder vielleicht bietet man ja selbst oder bringt praktisch aus der Zivilgesellschaft datenjournalistische Kompetenzen eben mit rein. Und und diese Dimension Social Media, also wo es wirklich eigentlich darum geht, also was ganz schwer zu lenken ist und auch deswegen vielen Kommunikateuren aus der öffentlichen Verwaltung ja auch ein bisschen Angst macht, macht man was falsch, gibt es so einen sogenannten Shitstorm oder sowas. Aber das ist ja letztendlich, ich meine, daraus hat sich ja irgendwie eine Haltung und ein Anspruch auf eine offene Verwaltung ja auch mitentwickelt. Eben da sind diese Informationshoheiten ja schließlich praktisch neu gemischt worden. Und letztendlich kann man sich da nicht irgendwo vergraben, sondern sollte das eher nutzen und vor allem auch letztendlich positiv nutzen. Also nicht nur als der diskursive Raum, sondern auch tatsächlich in Fragestellungen. Also warum, dann hat man immer Angst, irgendwie Bürger stellen Fragen, aber dann sollte man doch am besten mal anfangen, selbst an Bürger Fragen zu stellen. Das wäre schon mal eine Maßnahme. Und da ist vor allem auch eins nochmal wichtig eben, Social Media ist eben keine Verkündungsstelle. Also das funktioniert eben nach anderen Prinzipien und da ist eben das, die soziale Interaktion im Mittelpunkt. Das bedeutet natürlich, dass man entsprechend auch reagieren kann, diskursiv reagieren kann, dass es nicht immer nur um beinharte Themen geht. Man muss jetzt nicht irgendwie wie die Berliner Verkehrsgesellschaft. Also da wird natürlich ein Riesenaufwand betrieben und teilweise ist es ja auch schon fast drüber, was dort betrieben wird bei der BVG in Social Media. Aber es schafft Sympathien und jetzt geht es auch nicht darum, nur immer auf Gedeih und Verderb Sympathien zu haben. Aber es ist einfach was einfach ein Grundrauschen schon mal herstellt, über das Grundrauschen einfach auch schon mal andere Reichweiten und größere Followerships ermöglicht. Und was natürlich auch noch in sozialen Netzwerken auch total funktioniert, ist das, was ich vorhin auch noch mal gesagt habe, eben das Kontextualisieren, also praktisch sich in einen anderen Kontext bringen, indem man einfach tatsächlich Hashtags kapert für seine Sache, für Open Government oder für sein Projekt, weil es da Schnittmengen zu einem anderen Themenfeld gibt. Und das sollte man so gut es geht intelligent nutzen. weil so sind Datenbanken und nichts weiter ist eigentlich Social Media als eine riesige Datenbank, nur mal halt einfach aufgebaut. Und das ist das Herrliche eben an Schlagworten, dass man da eben in zu dreidimensionalen Verknüpfungen kommt. Und da ist einfach schon ganz schön viel rauszuholen. Und dann ist noch ein Thema im Bereich von Social Media eben das Bilden von Syndikaten. Also das ist nichts weiter als letztendlich sich gegenseitig quasi auch immer wieder die Dinge weiter zu posten, weiter zu tweeten und das kreisen zu lassen. Wer das eigentlich immer ganz gut macht, ist die EU-Kommission, beziehungsweise die Mitarbeiter der EU-Kommission, weil da ist es offenbar so, dass es eben ziemlich jedem Mitarbeiter nicht nur selbst überlassen ist, wie stark er sich auf Social Media bringt, sondern da wird man, glaube ich, so wie es aussieht, ganz schön auch ja dazu aufgefordert. Es ist eine der wenigen Möglichkeiten, wie die EU-Kommission oder die überhaupt die europäische Sache stärker in die Fläche kommt. Und es ist auch immer wieder spannend zu beobachten, wie Entsandte aus den jeweiligen Ministerien der Mitgliedstaaten, die sonst irgendwie sehr verhalten gegenüber Social Media waren, dort anfangen wie wild zu twittern, die Neuigkeiten aus der EU-Kommission oder auch vor allem Programme zu twittern, Veranstaltungen zu twittern und so weiter und so fort. Das funktioniert da schon ziemlich gut und die lassen das schön untereinander kreiseln, vor allem immer aus einer Generaldirektion oder einer Unit. Und was das Thema Shitstorms angeht, das ist was, wo einfach der Ausgang jetzt erstmal offen bleibt. Aber letztendlich sind jetzt einige Veranstaltungen, die sich eben diesen ganzen Hate Speech Fragestellungen eben widmen. In den nächsten Wochen und Monaten, was ich beobachtet habe, und es wird sehr kulturpessimistisch irgendwie angegangen. Natürlich gibt es da Dinge, die man angehen muss, aber die Frage ist, auf welcher Ebene, muss man da nicht ganz runter auf die Bildungsebene, aber das eben gilt es ja jetzt eigentlich auch nochmal zusammen zu diskutieren gleich. Und ganz wichtig ist auch nochmal, Materialverfügbarkeiten zu schaffen. Das heißt, also gerade, ob es jetzt irgendwie, egal wo es zu einer Veröffentlichung kommen soll, die Bilder sollen einfach gut sein, wenn Bilder gemacht sind. Sie sollen jetzt auch Ansprüchen von verschiedenen Medien auch etablierten Medien genügen. Sie sollen einfach leicht erreichbar sein, damit es eben keine großen Aufwände und Telefoniererei gibt. Dann lizenziert man die halt eben auch, wobei das, ne, das sind immerhin auch Werke, aber man kann ja trotzdem sagen, okay, wir geben das unter Creative Commons mit Namensnennung raus. Dann ist nochmal klar, dass eben da auch nochmal die Verwaltung benannt wird. Das löst sich leider auch jetzt durch die Digitalisierung immer mehr auf, aber früher waren Medien in Formaten, ob das Radio oder Fernsehen und vor allem halt eben Printmedien waren. Es gab einfach Seitenlayouts und da war einfach immer klar, eine Geschichte ist so groß, eine kürzere Meldung ist dann ein halber Einspalter oder sonst irgendwas. Und da war es eigentlich immer noch praktisch, dass man ja auch einfach mal Lückenfüller war. Ne? Also da hat man vielleicht irgendwie schon über ein paar Monate den einen oder die andere Redakteurin bedrängt und hatte kein Gehör gefunden. Und dann war es quasi die Lücke kurz vor Druckschluss, die dafür gesorgt hat, dass man endlich mal mit seiner Sache untergekommen ist. Und das ist besser als gar nichts. Und je besser man in diesen paar Minuten praktisch seine Sachen verfügbar hatte, desto schneller wurde man praktisch dann auch als Lückenfüller irgendwo eingebaut. Und auch nochmal ganz wichtig, Bürger wollen Bürger sehen. Das ist so ein altes Ding irgendwo aus der Medienbranche, aber es ist einfach so. Ne? Und deswegen gibt es ja auch oft gerade im Regionalen den Überschulterschuss auf den Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin ins Publikum hinein, weil das einfach auch automatisch dazu führt, dass Menschen irgendwo nochmal zu einer Kaufentscheidung bewegt werden, weil sie selbst drinnen stehen oder als Bild in dem Bild zu entdecken sind. So, und natürlich geht das nicht ohne Ressourcen. Das ist immer wieder dasselbe. Und es ist auch so, dass man auch gerade in Förderinitiativen oft vergisst, diese Ressource ordentlich einzubauen. Die EU hat zum Beispiel hat es in ihren Programmen schon wirklich zu einem Fixum gemacht, dass mindestens 25% eben für Dissemination, für Reichweite, für Öffentlichkeitsarbeit eben eingebaut sein müssen. Das ist immer so eine Sache, wo man sowohl als Förderinitiative, als Mittelgeber, aber eben halt auch als Antragsteller im richtigen Moment noch dran denken sollte, weil man natürlich erstmal in der Sache ist, an dem Thema und sich denkt, okay, das Projekt soll das und das und das und das und das haben, damit es erstmal als Projekt funktioniert. Ne? Aber wie kriegt die Welt davon mit? Und das wird oft zu wenig irgendwo berücksichtigt und diese Kapazität muss da drin stattfinden. Die Kompetenzen, die dafür nötig sind, müssen entsprechend eingekauft oder eingestellt werden und auch Technik angeschafft werden. Ne? Und das bedeutet, und da haben wir es dann auch nachher gleich nochmal davon, wenn es zum Beispiel einen Podcast gibt, dass man schon auch mal irgendwo ein ordentliches Mikrofon hat oder dass man auch mal irgendwie nicht nur alles mit der Handykamera macht oder doch mal schaut, dass man noch eine Spiegelreflex ins Haus bekommt, weil sie einfach eine andere Tiefe schafft, ne? Durch die unterschiedlichen Schärfentiefen. Und das sind einfach so Aspekte, die berücksichtigt werden müssen und wo man dann auch wirklich beherzt einpreisen muss. Insofern würde ich mal jetzt das so als Erfahrungsteppich abschließen und gerne auch mal nochmal die Diskussion eröffnen, wer jetzt von denen, die da sind, was für Erfahrungen mit Social Media gemacht hat, wie man damit umgeht. Auch Thorsten wir hatten es letztens sogar schon eine kleine Diskussion darüber, hat er auch seine Meinung zu. Und da würde mich jetzt mal interessieren, wie gehen wir mit Social Media um? Ist das ein Zugewinn oder reitet uns das ins Verderben, inklusive Open Government ins Verderben? Was meint ihr? Ich melde mich jetzt gleich einfach mal. Ja, melde dich. Ja, und ich fange auch gleich mal an. Also ich finde immer, wenn ich kommuniziere, muss ich dort kommunizieren, wo meine Zielgruppe ist. Also das lernt man schon in jeder einfachen Marketing-Schulung. Und wo sind denn die Bürger heutzutage? Wo sind die Unternehmen unterwegs? Die Bürger sind hauptsächlich in Social Media unterwegs. Und da meine ich jetzt nicht nur die, was man so als klassisches Social Media, Facebook, Twitter, Instagram sieht, sondern tatsächlich auch in diesen Messengern. Die Messenger wie WhatsApp, so schlimm wie das ganze Produkt ist, dort sind halt unsere Bürger. Und dort muss ich auch kommunizieren, dort muss ich ansprechbar sein. Also ich muss mir verschiedene Kanäle schaffen, wo ich mit meinen Bürgern kommunizieren kann. Die Kanäle hat ja jede öffentliche Verwaltung hat diese Kanäle in die klassischen Medien. Also es gibt, glaube ich, keine Gemeinde, die keinen guten Draht zum örtlichen Zeitungsredakteur hat, der auch mal auf Zuruf vorbeikommt, ein Foto vom Bürgermeister macht oder ein Foto vom neu verlegten Gullideckel. Also da gibt's die lustigsten Stories, die dann in den Zeitungen erscheinen. Aber das erscheint dann in den ganz kleinen Regionalzeitungen. Das interessiert auch nur die regionalen Bewohner und oftmals kommen solche Geschichten, die auch interessant sein können, jetzt nicht der Gullideckel, aber zum Beispiel das Thema Open Government oder Open Data, das kommt halt nicht weiter als vielleicht in den Landkreis rein. Viel weiter kann man davon nicht lesen. Deswegen ist Social Media einfach so ein Thema. Social Media ist, da ist man sofort weltweit und vor allen Dingen auch weltweit verfügbar. So eine Zeitung ist nicht weltweit verfügbar. Also Social Media als Tor zur Welt für die regionalen Geschehnisse in der öffentlichen Verwaltung, aber natürlich dann auch ein weltweites Schlamassel, wenn was blöd läuft, oder wie? Ja, aber wenn was blöd läuft, also Shitstorms hatten wir alle schon mal, also alle, die auf Twitter unterwegs sind, hatten schon mal Shitstorms, aber so einen Shitstorm muss man halt aussitzen, da muss man sich Gedanken machen, wie man drauf reagiert. Meistens passiert sowas aus einem unbedachten Tweet oder einer unbedachten Information, die man raushaut. Das darf man halt dann nicht einfach löschen, sondern muss damit umgehen, man muss daran lernen und so ein Shitstorm geht vorbei. Wie jedes Gewitter geht auch so ein Shitstorm vorbei. 2-3 Tage, vielleicht eine Woche, dann ist das durch, das Thema. Ist es wirklich noch ein unbedachter Tweet oder ist es mittlerweile nicht schon Programm? Also ich meine, es gibt ja nicht den absoluten Konsens, so oder so nicht. Ne? Nun ist es, hat sich aber offenbar geändert, dass man eben seinen Nicht-Konsent sein ständig zum Ausdruck bringt, ne? Und das dann teilweise auch relativ krass. Also insofern ist es ja schon praktisch vorprogrammiert. Die Frage ist, kann man überhaupt einen Fehler begehen oder ist nicht quasi ständig fast jede Äußerung von der öffentlichen Verwaltung oder auch nochmal praktisch von der politischen Ebene der öffentlichen Verwaltung nicht automatisch irgendwo natürlich Grundlage für einen entsprechenden Threat, der sich irgendwie mutierend unten dran hängt. Ja, da muss ich halt dranbleiben. Muss das einen jucken? Ja, jucken vielleicht nicht. Mich muss es interessieren. Ich kann es nicht einfach vorbeigehen lassen oder sich selbst überlassen. Im Zweifel muss ich, wenn ich das auf Facebook mache zum Beispiel, muss ich halt auch mal irgendwelche Kommentare löschen oder irgendwelche Leute aussperren. Also wir sehen es jetzt in dieser Corona-Pandemie. Also da gibt's wenige, die überall stänkern und dagegen sind, aber die schaffen es, so viel Aufmerksamkeit zu generieren, dass man glaubt, ganz Deutschland ist gegen Ausgangssperren, Schulschließungen, Masken und so weiter und so weiter. Dem ist halt einfach nicht so. Und damit muss ich umgehen. Und das ist auch ein Stück weit, das kann ich gut mit Medienbegleitung machen. Also da kann ich die klassischen Medien nutzen. Und die müssen halt langsam mal gucken, wie sie hier gewichten. Gewichte ich alles immer gleich oder gewichte ich so wie es tatsächlich abgebildet ist in der Bevölkerung? Und genauso muss ich halt auch mit den Kommentaren umgehen. Ich meine, man kann natürlich grundsätzlich fragen, deswegen hatte ich das vorhin nochmal angebracht, dass das jetzt schon zu einer echt großen Diskussion geworden ist mit den Wirkungen der sozialen Medien, was das Hate Speech angeht und was natürlich die polarisierende Wirkung angeht. Und wenn man praktisch Polarisierung übersetzt, heißt ja im Prinzip aus einer offenen Gesellschaft wieder eine geschlossene Gesellschaft zu machen. Ne? Oder überhaupt, man kann sich natürlich die Frage stellen, war sie überhaupt je da, die offene Gesellschaft? Ne? Und letztendlich wird sie durch die sozialen Medien geschlossener, weil sie letztendlich darin als halbgar offene Gesellschaft in Eskalationen zu einer Verdichtung der Pole führt. Muss man es deswegen blöd finden? Oder muss man sagen, das ist eigentlich eine aufklärerische Epoche oder eine aufklärerische Zeit? Ähnliches ist im Prinzip ja praktisch schon beim Buchdruck geschehen. Da wurde ja quasi auch erstmal da wurde bestimmt auch viel über das neu erlangte Wissen diskutiert und vielleicht auch polarisiert. Und letztendlich wird es jetzt als großer Zugewinn für die Aufklärung gefeiert. Ne? Und ist es nicht so bei sozialen Medien, dass es vielleicht jetzt eine Strecke ist, wo man durch muss, bis sich praktisch Gesellschaft daran gewöhnt hat, den richtigen Umgang zu finden? Oder überhaupt sich gewahr zu werden, dass es eben andere Pole gibt? Naja, dass es andere Pole gibt, ist ja immer klar. Also es gibt zu jeder Meinung eine Gegenmeinung. Es gibt zu jeder Aussage eine Gegenaussage. Selbst zu wissenschaftlich fundierten Aussagen gibt es immer Gegenmeinungen, die das sagen, das stimmt nicht. Also die Sonne ist heiß und es gibt trotzdem Leute, die sagen, die Sonne ist kalt. Also so ein Quatsch gibt's überall und damit muss man einfach umgehen lernen. Da muss man im Zweifel, ein Beispiel, das BMI, das unterhält eine Facebook-Seite. Da waren sie früher mal aktiver wie jetzt, aber auf dieser Facebook-Seite haben die mit einer Engelsgeduld die ganzen Kommentare, die irgendwie seltsam waren, ordentlich kommentiert, Dinge widerlegt. Ich weiß nicht, warum sie es jetzt nicht mehr so machen, so intensiv. Vielleicht war es zu aufwendig, aber die haben das mit einer Engelsgeduld gemacht und das war wirklich gut. Man hat nicht nur den Artikel gelesen, den sie reingebracht haben, sondern man hat auch tatsächlich diese ganzen Gegenmeinungen und Oppositionen sauber begründet vom BMI dann bekommen. Also das fand ich großartig. Und damit muss man halt, so muss man halt umgehen, so muss man halt arbeiten. Und wenn wir hier sprechen von offener Verwaltung oder von Kommunikation der Verwaltung, ist es ja in den seltensten Fällen, dass man eine Information raushaut und es gleich so eskaliert. Ich will ja mit meinen Bürgern kommunizieren. Und das kann eine 1-zu-1-Kommunikation sein, das kann eine Gruppenkommunikation sein, das findet nicht immer auf einer öffentlichen Facebook-Seite statt, zum Beispiel. Na klar. Es gibt ja auch noch die ganz pragmatische Funktion von sozialen Medien. Also wir reden ja beim Open Government auch oft von Co-Creation, im Grunde vom Inkorporieren unterschiedlicher Akteure. Ne? Und insofern ist natürlich so eine Plattform, so eine Datenbank auch wunderbar, um zu inkorporieren, indem man letztendlich auch ganz konkret Fragen stellt, indem man zum Beispiel kleine Surveys, die einfach nur mal mit beim Durchscrollen durch die Newsfeeds zu einer schnellen Einschätzung führen können. Oder eine ganz simple Antwort auf eine Softwarefrage oder dieses oder jenes. Also insofern, also vielleicht auch wieder mehr den Fokus auf eine Funktionalität und nicht nur auf den diskursiven Raum von sozialen Medien zu setzen, sondern auch zu sagen, okay, das ist eine Funktion, um hier an zumindest erstmal niedrigschwellig eine Zusammenarbeit zu beginnen oder überhaupt ein kurzes Wissensmanagement darüber zu betreiben. Genau, ein schönes Beispiel ist, es kommt jetzt zwar aus der Wirtschaft, das ist Telekom hilft auf Twitter. Telekom hilft, das ist ein ganz, ganz tolles, das ist eigentlich kein Social Media Team, das ist mehr so ein Customer Support Team, die über Twitter Customer Support machen. Die werden den ganzen Tag nur angepflaumt und angepöbelt, aber wenn man da tatsächlich ein Problem hat und sich drüber ärgert, man kann da Luft machen und hinterher kriegt man eine DM und sagt, so, jetzt lass uns mal telefonieren oder erklär mal das Problem ganz genau, was du so hast. Und die helfen dann wirklich individuell diesen Leuten, die da tatsächlich Probleme haben. Die lassen dir erstmal ihren Frust loswerden und dann werden die unterstützt. Das kann ich in der öffentlichen Verwaltung auch machen. Da fällt mir aber, also Neukölln hat es ja im Zusammenhang mit Corona ja angezettelt, indem sie ja Freiwillige gesucht haben, die mit ihnen zusammen praktisch auf den sozialen Medien dafür sorgen, dass Fragen beantwortet werden oder dass irgendwie, ja, genau, dass Fragen beantwortet werden, dass Leute letztendlich eine Orientierung bekommen, beziehungsweise auch ganz einfache Servicemöglichkeiten, aber jetzt nicht nur aus der öffentlichen Verwaltung raus, sondern sie haben tatsächlich einen Aufruf in die Bürgerschaft gestellt, wer möchte da quasi als Informationshändler mitwirken. Also das hilft auch zum Community Building. Also wer auf Facebook noch unterwegs ist, der kennt wahrscheinlich diese unsäglich vielen Gruppen, die heißen, du kommst aus Dollar Ort, wenn. Das ist eine, da bilden sich kleine Communities von Bürgern aus diesem Ort, wo in den meisten Fällen die Verwaltung überhaupt gar nicht mit involviert ist, die sich aber gegenseitig Informationen geben, auch Informationen aus der Verwaltung. Ab und zu schreibt dann auch mal ein Verwaltungsmitarbeiter irgendeine Information rein und so bilden sich Communities im Online-Bereich. Also ein Ort ist ja per se eine Community oder eine Gemeinde ist ja per se eine Community und so bilden sich auch nochmal soziale Social-Media-Communities in diesen einzelnen Kommunen, die sich auch gegenseitig unterstützen. Die sich mal eine Schubkarre ausleihen oder die sich helfen, wo beantrage ich denn jetzt meinen neuen Personalausweis und solche Geschichten. Das passiert ohne Zutun der öffentlichen Verwaltung. Und wenn hier die öffentliche Verwaltung mitmacht und solche Angebote auch betreut, dann haben sie super, super Draht zu ihren Bürgern. Wie kriegt man das hin, dass man das am Bottleneck Amt für Öffentlichkeitsarbeit vorbeikriegt, dass das beginnt stärker in der Verwaltung dezentral aus den Fachverantwortungen herauszukommen? Also so war es ja ungefähr auch bei den Medienhäusern früher. Ne? Da war das auch so, dass erstmal praktisch das Medium selbst im Prinzip der Kanal nach draußen war, wo die Geschichten drin waren. Und dann war es so, dass dann irgendwann mal nochmal irgendwie eine PR-Abteilung angefangen hat im Internet beziehungsweise in den ersten sozialen Medien die Geschichten zu posten. Und irgendwann waren plötzlich, ähnlich wie bei der EU, alle möglichen Redakteure und Redakteurinnen aufgefordert, Stories zu posten und ein Syndikat zu bilden, ne? Und da ist und natürlich auch auf die Kommentare zu reagieren. Und davon ist die Medienwelt nicht untergegangen oder die jeweiligen Verlage. Im Grunde ist es ja praktisch im Sinne einer oder in der Art einer inneren Führung so, dass man das durchaus praktisch den unterschiedlichen Fachabteilungen auch überlassen kann, auch ein Projekt. Ja, also davon wird auch die öffentliche Verwaltung nicht untergehen. Man muss sich einfach dran gewöhnen, was soll denn kaputt gehen, was soll denn passieren? Wenn ich was Falsches, wenn ich als Fachabteilung was Falsches auf Social Media als Information gebe, da stirbt keiner. Das ist nicht wie im Krankenhaus, wo die Krankenschwester den falschen Tropf anhängt. Ja, das sieht aber die Verwaltungsspitze oft anders. Das weiß ich. man muss da einfach ein bisschen lockerer werden. Man muss einfach lockerer werden und sagen, was kann denn kaputt gehen? Im Zweifel leidet unser Ruf, aber den können wir wieder herstellen. Also, was sich ja interessanterweise jetzt um Jahreswechsel stark entwickelt hat, war ja eben Clubhouse. Und Twitter hat ja dann mit Spaces nachgezogen. Also quasi Räume, in denen gesprochen wird. Und nicht mehr getwittert und sonst wie, sondern halt gesprochen. Und es hat enorme Attraktivität erhalten, enormen Zuspruch. Und meine Vermutung, dass es viel damit zu tun hat, ist, dass es eben tatsächlich in Echtzeit Menschen miteinander reden und eben nicht irgendwo aus einer Anonymität vielleicht sogar heraus einen kurzen Kommentar von der Seele schreiben, um sich dann praktisch wieder abzutauchen. Sondern man ist sich quasi da wirklich gegenüber und offenbar scheint es dann in gewisser Weise den Umgangston abzusichern und dadurch auch praktisch bei all dem Gestürme in den sozialen Medien, gerade jetzt nochmal durch Corona bedingt, wurde es ja nochmal echt wild, plötzlich war da letztendlich was im Raum gestanden, wo man sich trifft und plötzlich irgendwo man das Gefühl hatte, da funktioniert es wieder. Da sieht man das Audio mal insgesamt. Vielleicht hat es auch einfach was damit zu tun, dass man es auch eben nebenher betreiben konnte. Ne? Also nicht, wie da irgendwo zwei Hände gebraucht hat, um eine Tastatur zu bedienen und letztendlich auf einen Bildschirm gebannt, sondern eben halt Audio war. Und das ist genau das, was uns eben zum Thema Podcasting führt. Wo man sich natürlich fragt, also wo kommt denn jetzt dieser ganze Hype her? Das hat sicherlich was damit zu tun, dass auch praktisch große Plattformen wie Spotify und so sich Podcasts handeln lassen und quasi dort auch große Reichweiten unter Umständen möglich sind. Es hat bestimmt auch was damit zu tun, dass es ein Nebenher-Medium ist. Es hat bestimmt auch was damit zu tun, dass eben eben mal was anderes als diese Dimension, Bildschirm, Tastatur und ich und noch vielleicht zwei verschiedene, ein paar verschiedene Fensterchen im Bildschirm zu tun hat, sondern eben dann doch irgendwo einen anderen Weg geht, einen anderen Breitband hat. Und deswegen ist es so spannend, eben zu beobachten, wie sich das entwickelt und natürlich auch super attraktiv, wenn man sich überlegt, wie kann man praktisch sein eigenes Open Government Projekt in diesem Format Podcast abbilden? Was gibt es da? Und deswegen, wie bist du zum Podcasting gekommen eigentlich? Ja, das ist der klassische Weg vom Hörer zum Macher. Also ich habe angefangen mit dem Podcast, der hieß Schlaflos in München. Annik Rubens, ganz bekannte Podcasterin, ist inzwischen beim BR untergekommen. Ganz tolle Podcasterin und die hat irgendwann, das ist eine der Podcasterinnen der ersten Stunde in Deutschland, die hat damals aus dem Kleiderschrank gepodcastet. Weil du als Radiomann, Olli, du kennst das und du möchtest möglichst einen schalltoten Raum haben, wenn du irgendwo reinsprichst. Und die hat sich halt in ihren Kleiderschrank gesetzt, weil noch mehr schalltot kriege ich in meiner Wohnung kaum was hin, ohne großen technischen Aufwand. Und da habe ich angefangen und als Hörer und irgendwann bin ich immer tiefer in diese Podcast-Szene eingestiegen. Da gab es in Deutschland ganz, ganz viele freie Podcaster, gibt es immer noch. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, mach's doch selber. Weil es gibt Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und warum soll ich denn nicht andere an meinen Erkenntnissen teilhaben lassen? Also meine Podcasts könnte man alle unter dem Stern schreiben, Thorsten lernt. Also ich habe meinen E-Government-Podcast angefangen, weil ich ein paar Fragestellungen hatte. Und diese Fragestellungen habe ich aufgearbeitet und habe die dann veröffentlicht im Podcast. Schreiben kann ich nicht, also kann ich schon, aber nicht so gut. Deswegen quatsche ich lieber. Und dann habe ich das mit einem Kollegen zusammen gemacht und wir haben halt einfach quasi unsere Informationen, die wir gesammelt haben zum Thema E-Government, haben wir einfach veröffentlicht. Und was für Fragestellungen waren das? Also zu Podcasting oder zu E-Government? Zu E-Government, ganz deutlich zu E-Government. Ich habe noch ein paar andere Podcasts. Ich habe noch einen Bogensport-Podcast, weil ich mich mit Bogensport beschäftige. Und das ist genau das gleiche Thema. Also ich beschäftige mich in diesem Bogensport-Podcast mit dem Bogensport. Da beschäftige ich mich in einer Folge mit Pfeilspitzen, in einer Folge mit verschiedenen Bogenarten. Einfach, um was zu lernen daraus. Mhm. Und so habe ich das mit E-Government Podcast auch gemacht. Und das hat sich jetzt in der letzten Zeit noch mehr in diese Richtung entwickelt. Also dank unserer, dass wir alle im Homeoffice sitzen, hat ja inzwischen jeder einen Headset auch zu Hause, weil er an unsäglich vielen Videokonferenzen teilnimmt. Und somit ist schon die erste Hürde, einen Podcast oder einem Podcast teilzunehmen, genommen. Also ich habe Kopfhörer, ich habe ein Mikrofon. Die meisten Mikrofone von den Headsets sind auch ganz gut. Also ich sehe hier schon einige Headsets auch auf den Köpfen der Teilnehmer. Die einen Mikrofone sind besser als die anderen. Das hat halt jeder zu Hause. Und dann habe ich einfach Leute angequatscht, von denen ich glaube, dass die gute Dinge tun im Bereich E-Government. Sagen, jetzt erzähl mal was über dein Thema. Ja, und warum kein Blog? Oder ist es, also ich meine, klar, E-Government ist halt nicht so ein sehr bildstarkes Thema. Insofern hat sich vielleicht auch schon irgendwie inhaltlich, aber war das überhaupt mal für dich ein Thema, Video zu machen? Weil ich meine, das große Ding ist ja jetzt bei allem Podcasting im Grunde ja YouTube. Ne? Ja. Video ist, ich sag immer, ich bin ein Radiogesicht. Video kommt für mich nicht in Frage, weil es viel zu aufwendig ist. Also Video schneiden ist eine ganz andere Hausnummer als Audio zu schneiden. Video kann ich nicht nebenher genießen. Video muss ich mir anschauen und muss zuhören. Ein Podcast, den kann ich nebenher laufen lassen. Also da höre ich beim Staubsaugen, beim Kochen, beim in der S-Bahn zur Arbeit fahren, kann ich Podcast nebenher anhören. Also, wie du vorhin schon gesagt hast, nebenbei Medium, so wie man früher auch Radio gehört hat. Radio im Auto ist eines der verbreitetsten Medien. Die meisten Leute hören Radio im Auto. Naja, genau. Also es ist praktisch schon mal auch natürlich eine Frage von Tech. Also es ist halt einfach nochmal praktisch ein bisschen mehr Technik, die man managen muss, die man irgendwie qualitätssicher hinkriegen muss. Ne? Wobei Audio eines der verflixtesten Dinger ist. Ne? Das also stimmt, weil die Computer heutzutage mit Audio immer noch nicht richtig umgehen können. Ja, man hat schneller irgendwie ein gutes Video hingekriegt, mit der Ausleuchtung irgendwie dann doch, als am Ende, und das merkt man oft nicht, ist dann plötzlich irgendwo ein Brummen drin. Oder man kriegt einfach diese Fülle. Also bei dir hört man das ja auch, ne? Diese Fülle im Frequenzspektrum, das kriegt man halt auch nicht so einfach hin. Ne? Dann gibt es dann irgendwelche, aber da kannst du ja auch gleich mal erzählen, wie, also angenommen, man will jetzt hier als Open Government Projekt einen Podcast machen, beispielsweise weil man die verschiedenen Akteure und ihre Positionen beziehungsweise auch ihre Erfahrungen mal einfach vorstellen will in Interviews. Aber genau, dann fangen wir einfach mal an. Wenn ich einen Podcast machen will, wie fange ich da an? Erstmal muss ich wissen, worüber ich sprechen möchte. Also einfach mal so einen Podcast zu machen, um einen Podcast zu machen, funktioniert nicht. Dann mache ich eine Folge und die hört sich auch nicht mal einer an. Wenn ich ein konkretes Projekt habe, kann ich hier zum Beispiel schön den Projektfortschritt begleiten. Oder ich mache ein allgemeines Thema über Open Government. Für wen will ich den Podcast machen, ist auch ganz wichtig. Mache ich den Podcast eher für eine regionale Gruppe? Mache ich den Podcast für einen größeren Kreis? Mache ich den Podcast für Experten oder für Spezialinteressenten? Und auch wichtig ist, wer soll denn am Podcast teilnehmen? Wenn man, was mir auch schon öfter vorgekommen ist, man hat eine Gruppe von 3 oder 4 Leuten, alle wollen einen Podcast machen, aber keiner will der Moderator sein, das funktioniert nicht. Oder man hat 3 oder 4 Leute und jeder sagt, naja gut, ich mach's mal mit, aber ich will kein Moderator sein. Es muss feste Moderatoren geben, die müssen das machen. Will ich Gäste in meinen Podcast reinnehmen? Will ich es ganz alleine machen? Das sind die wichtigsten Dinge, die ich erstmal erklären muss am Anfang. Und dann brauche ich noch Technik. Jetzt funktioniert ja meine ganze Präsentation nicht. Ich habe angefangen mit Smartphone und Headset. Das kann man machen, wenn man mal ausprobieren möchte, wie Podcasting sich anfühlt und wie das funktioniert. Aber um Gottes Willen auf keinen Fall veröffentlichen. Die Hörer haben keinen Spaß daran. Und man selber hat nach der 2., 3. Produktion auch keinen Spaß mehr dran. Weil das einfach zu fummelig ist mit dem Smartphone und die Audioqualität ist nicht so gut, dass man dazu hören möchte. Weil wenn ich mit einem Headset und einem Mikrofon produziere, was eine schlechtere Qualität hat, was eigentlich nur für den Konsum gedacht ist, dann kriege ich keine gute Qualität hin. Also ich muss eigentlich Mikrofone haben und Kopfhörer haben, die eine höhere Qualität haben als das Ausspielmedium. Weil es geht immer auf dem Weg was verloren. Jetzt klingt das alles furchtbar teuer, ist es aber gar nicht. Das, was man hier sieht, Moment, die Preise habe ich gerade nicht, aber das ist ein Podcast-Mikrofon, das ist mit USB-Anschluss, das kostet 50 Euro, wie das hier steht. Und dieses Headset, genau dieses, das kann ich an das Mikrofon anschließen, kann ich aber auch mal an meinen Rechner direkt anschließen. Das kostet 39 Euro. Das heißt, ich habe hier unter 100 Euro habe ich ein Podcast-Set, mit dem ich eine anständige Qualität produzieren kann. Damit kann ich natürlich alleine produzieren. Und das braucht halt dann auch jeder. Und in unserer aktuellen Situation kann das jeder schön sich zu Hause aufbauen. Da kann man schön remote podcasten. Da gibt es auch nochmal technische Unterstützung dazu. Aber das habe ich jetzt erstmal hier nicht mit eingebaut. Wenn wir uns dann alle wieder treffen können, dann kann ich ein bisschen mehr Geld ausgeben. Und zwar, dann kaufe ich mir 4 Headsets mit Mikrofon. Da kostet auch 1,40 Euro. Dann kaufe ich mir so einen kleinen Preamp, wo ich die Kopfhörer anstecken kann. Weil hier ist nur ein Ausgang drin, da kann jeder die Lautstärke von seinem Kopfhörer noch regeln. Und alle 4 Kopfhörer stecke ich an so ein Aufnahmegerät an. Und dieses Aufnahmegerät hat eine SD-Karte, da kann ich 4 Teilnehmer gleichzeitig aufnehmen. Ich kann hier oben sogar noch ein Mikrofon ranmachen, wenn ich so eine Interviewsituation habe oder ähnliches. Und ich kann das Ganze auch direkt am Computer anschließen, als sogenanntes Audio-Interface benutzen. Das Gerät kostet 150 Euro, so ein Preamp kostet so um die 20 Euro. Also es ist auch ein überschaubarer Preis, mit dem ich hier schon eine passable Qualität produzieren kann. Natürlich sind das Einsteigerthemen. Also ich kann damit sehr, sehr gut anfangen. So ein Headset, ich habe davon inzwischen 6 Stück, die halten schon ein bisschen was aus, aber man merkt, das ist halt keine mega, mega super Qualität. Die muss man irgendwann mal austauschen. Und da kann man sich dann überlegen, dann noch hochwertigere, noch teurere zu kaufen. Aber das kommt nach, kann man alles nach und nach. Man muss nicht sofort mit dem super Premium Studio-Qualitäts-Werkzeug anfangen. Das funktioniert alles auch in einer relativ geringen Preisstufe. Wie gesagt, nach oben gibt es ja überhaupt gar keine Grenzen. Und wie gesagt, aktuell kann ich Podcasts hervorragend remote aufnehmen. Im Prinzip sind es ähnliche Situationen, wie wir jetzt hier gerade machen. Der Olli war schon mal bei mir zu Gast in einem Podcast, da haben wir auch remote aufgenommen. Da haben wir parallel einen Videostream gehabt, wo wir uns sehen konnten. Aber das Audio, also das einfach das gesprochene Wort, haben wir über ein Tool aufgenommen, das heißt Studio Link. Das ist speziell für Podcaster gemacht. Da kann man, da verliert man kaum Qualität bei der Aufnahme. Zusätzlich werden sogenannte Double-Ender produziert. Das heißt, jeder Teilnehmer nimmt auch nochmal seine Spur selber auf. Das heißt, man kann dann wunderbar auch die Spuren miteinander austauschen und zusammenschneiden. Das gibt's auch kommerziell. Zencaster, Ringer. Man kann auch über Skype, Zoom oder GoToMeeting Podcasts aufnehmen. Rate ich aber von ab, weil man hier eine einzige Spur rausbekommt. Das heißt, wenn einer immer so einen komischen Dauerton im Hintergrund hat oder mal die Feuerwehr vorbeifährt oder ähnliches, dann kann ich das nicht rausschneiden. Du sagst jetzt gerade aktuell, also wegen Corona und so, ne? Wie hast du es normal gemacht? Also ich meine, du interviewst ja Leute in ganz Deutschland, ne? Genau, da bin ich mit, da jedes Mal getroffen? Genau, da bin ich mit diesem Setup hin. Ich habe auch so Mischkonstellationen gehabt. Also ich habe zum Beispiel mit diesem Setup hier, mit einem Audio-Interface und vier Kopfhörern, habe ich durchaus auch Teilnehmer remote dazu genommen. Also dieses Audio-Interface kann ich ja am Computer anschließen. Das heißt, ich kann, was wir oft gemacht haben, zu zweit saßen wir dann vor Ort und wir haben noch einen dazugeschaltet, remote. Das kann man aber beliebig skalieren. Also ich kann das... Kann das gut mischen. Was ist für dich, und wie findest du jetzt den Unterschied zwischen Remote und der Herangehensweise, wie du es bislang gemacht hast? Remote ist einfacher. Also man kommt viel schneller an die Teilnehmer ran. Macht einen Termin aus, man trifft sich, setzt sich zusammen, keiner muss reisen. Man hat relativ schnell auch die Tools verstanden und kann sich gut unterhalten. Wichtig ist, wie gesagt, dabei das Bild, was man auf einer parallelen Infrastruktur laufen hat, am besten am Handy oder so, damit man sich sieht und nicht ins Wort fällt. Das funktioniert hervorragend. Aber auch diese Live-Situationen, die haben ganz anderen Charme. Da entstehen ganz andere Gespräche, weil man sitzt halt dann zu viert an einem Tisch und man lächelt sich zu, man gibt sich Körpersignale und ähnlich. Das bringt nochmal eine ganz andere Dynamik in die Gespräche rein. Ob das nochmal so wiederkommt, ich meine mit oder ohne Corona, aber es ist natürlich auch klimafreundlicher. irgendwo muss man natürlich auch mal wieder aus dem Haus. Ja, das stimmt. Also ich möchte nicht auf diese Live-Aufnahmen verzichten, weil, wie gesagt, das macht riesengroßen Spaß, wenn man da zu viert an einem Tisch sitzt und über ein Thema spricht. Man hat sich ja im Vorfeld schon unterhalten, dann setzt man sich hin gemeinsam, setzt die Headsets auf. Irgendwann trägt man auch Aufnahme. Aber da ist schon ganz viel im Umfeld auch passiert, bis man dann tatsächlich aufnimmt. Und da passiert auch hinterher wieder was. Das hat man zum Beispiel bei so Remote-Aufnahmen hat man das fast gar nicht. Also da hat man, telefoniert man sich zusammen, dann quatscht man vielleicht 10 Minuten, eine halbe Stunde und hinterher spricht man nochmal eine halbe Stunde, dann ist vorbei. Also wie gesagt, das hat viel mehr Charme, wenn man sich trifft und an einen Tisch sitzt. Das hat dann auch oftmals gleich so ein Kneipen-Feeling. Gibt übrigens auch Podcasts, die in Kneipen aufnehmen und so diese Kneipenatmosphäre damit abspielen. Die benutzen tatsächlich noch einen Trick dazu. Die stellen noch ein Mikrofon extra in die Kneipe, um die Kneipenatmosphäre noch aufzunehmen, so ein Atmosphärenmikrofon. Und das mischen die dann einfach mit drunter in unterschiedlicher Lautstärke, damit man so richtig schönes Gefühl hat, man sitzt damit am Stammtisch. Auch guter Tipp. Ja, das kann man so remote auch machen, aber das fällt auf, weil wenn ich remote aufnehme, da hat jeder ein anderes Mikrofon und jeder klingt anders. Und wenn ich da noch so eine Kneipenatmosphäre drunter mische, das fällt auf. Der eine knarzt ein bisschen, der andere hat eher ein tiefes Mikrofon. Also da kriegt man so eine Atmosphäre nicht hin. Dann das große Thema Bearbeitung. Das gehört ja auch dazu, also den ganzen Schnitt. Viele Podcaster fangen am Anfang an und machen sogenannte One-Takes. Die nehmen auf, schneiden vielleicht vorne und hinten was weg, fertig und veröffentlichen das dann. Das geht, das kann man machen. Aber irgendwann fängt man an und will Räusperer rausschneiden. Man will die ganzen Äms rausschneiden, möchte so Sprechpausen rausschneiden und ähnliches, damit man einen angenehmen Sprechfluss hat. Das passiert zum Beispiel ganz häufig bei Remote-Aufnahmen, dass man keinen sauberen Gesprächsfluss hat. Und da muss man ein bisschen schneiden. Aber das ist auch kein Hexenwerk. Man kriegt das relativ schnell raus. Also ich benutze das Tool Reaper und da hat die Podcaster-Community ein Open-Source-Tool dazu geschrieben, das heißt Ultraschall. Das ist ein Plugin, was diese ganze große Digital Audio Workstation Reaper auf diese Funktionen beschränkt, die ich fürs Podcasten brauche. Das ist hervorragend. Man kann auch Audacity nehmen, das ist ein reines Open Source Software, hat einen großen Nachteil, die zerstört die Aufnahmen. Also wenn ich was rausschneide, ist es auch weg. Das habe ich zum Beispiel bei Reaper nicht. Das kann ich alles wieder herstellen. GarageBand, was bei Apple mitgeliefert wird, ist eine ganz gute Sache. Und Ardour sind auch Tools, die man gut verwenden kann. Mittlerweile gibt es auch hervorragende Tools im mobilen Bereich. Also da gibt es zum Beispiel WavePad auf Android und Ferrit auf iOS, die ich beide schon mal ausprobiert habe. Ferrit kann man ganz gut benutzen, auch direkt mit der Aufnahme. Und für solche ungeübten Audiobearbeiter, und da zähle ich mich immer noch dazu, gibt es auch noch Online-Tools, wo ich das Audio automatisiert nochmal schön machen kann. Also ich kann dann, wenn so eine Feuerwehr zum Beispiel im Hintergrund vorbeifährt, die macht Auphonic automatisiert durch Algorithmen noch weniger hörbar, oder so ein Dauergeräusch wie ein Staubsauger oder eine Bohrmaschine oder sonst was, das machen die dann auch automatisiert weg. Ja, das wäre meine Frage gewesen. Also da gibt es auch schon KI-Einsatz. Genau. Zum Beispiel AS. Genau. Zu identifizieren. Naja, die AS, das ist schick. Die AS, das schafft man noch nicht so ganz. Es gibt einen sogenannten, oh Gott, wie heißt der? Endammer heißt der, glaube ich. Aber das funktioniert noch nicht so ganz so gut. Das macht man noch. Und jetzt nochmal ganz kurz zu diesem zerstörungsfrei und nicht zerstörungsfrei. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, weil das natürlich eine andere Form von Arbeiten ist, wenn man weiß, dass man praktisch seine Datei gerade nicht zerschneidet, selbst wenn man praktisch auch eine Kopie angelegt hat, sondern dass es im Prinzip nur Verweise sind. Also man schneidet quasi nur in einem Projekt und exportiert dann. Ne? Genau, man das exportiert ist ja bei Audacity bloß, nicht. Nee, Audacity ist quasi wie früher. Da hat man sein Band genommen und hat da Teile rausgeschnitten. Und wenn die rausgeschnitten waren, waren sie halt raus. Und das hat man bei Reaper zum Beispiel nicht. GarageBand macht das auch. Ja, aber da muss man sich einfach mal kurz einlesen. Es gibt da eine Seite, die auch die Podcaster-Community, also die freie Podcaster-Community in Deutschland benutzt und pflegt. Das ist eine Seite, die heißt sendegate.de, und das ist eine Art Forum, da kann man Fragen stellen. Das sind aber, ich glaube, das sind schon alle Fragen, die irgendwas mit Podcasten zu tun haben, beantwortet. Gibt es diverseste Tools, die da beschrieben werden, wird teilweise sogar Support für verschiedene Tools geleistet. Also das ist ein hervorragender Anlaufpunkt für jeden, der anfangen will zu podcasten. Und dann geht es natürlich ans Veröffentlichen. Jetzt muss ich hier ein bisschen Werbung machen, auch wenn ich dafür nichts kriege und auch von denen keine Dienstleistungen empfange. Und zwar ist das Podigy. Podigy.com. Das ist ein Podcast-Hoster, der hostet die Podcasts, bietet noch diverse andere Dienstleistungen, wie zum Beispiel das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Audio schön machen. Das machen die auch mit. Ich hoste selbst. Das kann man auch tun. Das ist auch ohne weiteres möglich. Muss man halt wollen, weil das hat noch ein paar andere Implikationen. Also man muss zum Beispiel seinen WordPress immer aktuell halten. Man muss schauen, dass man die Daten auch schnell ausgeliefert bekommt, weil so Audio-Daten sind halt gleich mal viel. Also wenn man dann gleich mal 180 Megabyte ausliefern muss pro Folge und das rufen dann gleich 1000 parallel ab, das kann nicht jeder Server ab. Da muss man dann sogenannte Content Delivery Networks mit einbeziehen. Und das bietet Podigy zum Beispiel hier auch schon alles all inclusive. Aber wie gesagt, ich bin ein Bastler. Ich hoste das Ganze selbst und bin bisher ganz gut gefahren damit. Dann sind wir schon fast am Ende und ich kann hier nur sagen, fangt einfach an. Und einfach habe ich hier unterstrichen, weil nicht gleich mit dem großen Besteck loslegen, sondern mit dem kleinen Besteck. Probiert meinetwegen mit Smartphone und Headset ein, zwei Folgen aus, die ihr nicht veröffentlicht, die ihr nur für euch selber mal ausprobiert. Da werdet ihr auch sehen, warum ich das so strikt sage, dass man das nicht anhören möchte. Aber fangt einfach an. Holt euch einfaches Equipment, preiswertes Equipment. Keine Angst, wenn ihr das dann nicht mehr wollt, kriegt ihr das auch sehr gut wieder verkauft, weil es gibt gerade da einen großen Gebrauchtmarkt, der solche Teile quasi aufsaugt. Ja, und dann hier nochmal ein kurzer Überblick. Das Thema Sendegate, das ist diese Community-Plattform, die ich vorhin schon gesagt habe. Dann gibt es das sogenannte Sendezentrum. Da gibt es Podcast-Patinnen, da bin ich auch einer von. Wenn man einen Podcast machen möchte, kann man sich an eine Podcast-Patin aus seiner Gegend wenden. Es gibt verschiedene Podcaster-Konferenzen, die empfehle ich jetzt noch nicht für den Einstieg, weil die sind doch sehr nerdig. Es gibt ein ganzes Universum an Software, da gibt es zum Beispiel diesen Podlove.org, das ist eine Publishing-Software, das ist im Prinzip ein Plugin für WordPress, was alles mitbringt, was ich für eine Veröffentlichung von Podcasts benötige. Dann das vorhin angesprochene Ultraschall, das ist die Erweiterung für Reaper und was ich vorhin schon gezeigt habe, Podigy fürs Hosting. Ja, cool. Also wenn man jetzt mal die Analogie sucht zu, ich meine, ich glaube, was Fotos im Internet, also vor allem von Laien, wie man so schön sagt, ja vollkommen verstärkt hat, ist ja natürlich das Handy, aber dann vor allem halt Softwares, die im Handy drin sind und die Fotos schon mal handwerklich bei der Aufnahme, ne, Autofokus und so weiter und so fort, mit nachträglichem Fokus und so verbessern und natürlich letztendlich die krassen Filter, die es zum Beispiel bei Insta gibt. Ne? Also was wären die Analogien dazu? Weil ich glaube, die Befriedigung als ohne jetzt sich da irgendwie praktisch zu einem Aficionado, zu einem totalen Kenner hocharbeiten zu müssen, erstmal schon Ergebnisse abzuliefern, die die Leute gern anhören. Ne? Also du hattest von der Postproduktion eben, aber gibt es da nochmal irgendwie Kniffe, wie kriegt man denn so eine coole Stimme hin, wie also aus dem Radio auch, das hat ja alles immer so eine Dichte. Also ihr hört ja jetzt meine Stimme, das ist nur Mikrofon, das ist nur meine Stimme, meine echte Stimme und Mikrofon, mehr ist das nicht, da ist nichts anderes, nichts dran gemacht. Ich könnte jetzt hier noch ein paar Filter reinbauen, aber das können so DAWs, also so Digital Audio Workstations, könnten sowas auch, aber eigentlich braucht man das nicht. Wenn man nicht gerade irgendeine Krächzstimme hat, dann wollen die Leute das auch trotzdem anhören. In so einer DAW kann man noch ein bisschen an den Höhen und Tiefen arbeiten und noch ein bisschen mehr Bass und sowas mit reinbringen. Das geht alles. Gibt es auch schon vorgefertigte Filter. Also wie bei Instagram, bei den Fotos. Und deswegen sage ich ja, das Mikrofon muss gut sein. Und da kann ich mich ja langsam nach oben arbeiten. Auf keinen Fall mit diesen Handy-Mikrofonen anfangen, weil das ist genau das Gleiche, wie wenn ich ein Foto mit meinem Handy mache und das dann eine Plakatwand draus machen will. Das geht nicht. Also ich kann das schon groß ziehen, aber das ist dann so pixelig, dass ich keiner anschauen will. Und das ist im Prinzip genauso das Gleiche beim Audio. Also ich kann schon den Podcast aufnehmen, aber sobald es einer anhört, der vielleicht einen besseren Kopfhörer hat, den habe ich sofort verloren als Podcast-Hörer. Weil das knarzt und krächzt im Kopfhörer, dass das keinen Spaß macht anzuhören. Deswegen ins Mikrofon investieren, den Kopfhörer, den man verwendet, das kann einfacher sein, aber das Mikrofon ist das Allerwichtigste am ganzen Podcasting. Wo holt man noch Qualität raus? Wahrscheinlich in dem Format beziehungsweise in der Abtastrate. Ja, so weit brauchst du gar nicht gehen aktuell, weil letztendlich wird ja am Ende trotzdem MP3 draus und letztendlich hören 90% der Podcast-Hörer hören das mit einem Kopfhörer am Handy. Und die meisten haben irgendwelche In-Ear-Kopfhörer. Da ist die Abtastrate ist bei Sprache nicht so wichtig. Das ist wichtig für Musik, aber für Sprache ist das nicht so tragisch. Sprache ist auch immer Mono. Also ich nehme keine Stereosprache auf, weil es einfach keinen Sinn macht. Weil wenn da zwei Leute vor dem Mikrofon sitzen und ich dann noch ein Raumgefühl machen möchte, wie in einem Hörspiel, wenn ich nur Informationen rüberbringen will oder Diskussionen machen will, dann wird man als Hörende verrückt. Wenn dann plötzlich aus jeder Ecke einer spricht, das macht einen verrückt beim Anhören von solchen Inhalten. Beim Hörspiel ist das was anderes. Da will ich mich reinbegeben. In dem Hörspiel will ich dabei sein. Das will ich erleben. Das will ich fühlen. Aber so eine Gesprächsrunde, das habe ich ja im Fernsehen, wird das ja auch künstlich so gemacht, dass ich, wenn ich eine große Gesprächsrunde habe, dass ich dann, selbst wenn ich eine super Dolby Surround Anlage zu Hause habe, nicht alle Teilnehmer aus irgendeiner anderen Ecke von meinem Wohnzimmer höre. Weil das einfach das Erlebnis der Gesprächsrunde kaputt machen würde. Also beim Raum ist natürlich auch nochmal was rauszuholen, oder? Du hattest ja vorhin gesagt, die Podcasterin hat sich in den Schrank gesetzt. Ne? Da habe ich mir überlegt, naja, die Aktenschränke sind ja voll auf dem Amt. Da kann man sich schwer reinsetzen. Aber vielleicht sind die Akten ja auch schon ein ganz guter Dämpfer. Oder hier wie bei Matthias auch im Hintergrund, diese ganzen Bücher. Also ich denke mal, so viel wie möglich irgendwie an Schallfängern. Genau, also möglichst nicht im Besprechungsraum. Der Besprechungsraum oder der Gemeindesaal, das wäre das Schlechteste, was man machen könnte, weil da halt's. Obwohl die meisten Gemeindesäle sind inzwischen auch mit Audioanlagen ausgerüstet. Die können sich so viel Hall auch nicht mehr erlauben. Also man muss einfach mal ausprobieren. Und wenn man drin steht, laut sprechen kann und keinen Hall hört, können die Mikrofone das heutzutage sehr gut. Also es gibt die Mikrofone, da müssten wir jetzt nochmal tiefer einsteigen mit verschiedenen Charakteristiken. Also man sollte kein Mikrofon nehmen, was ringsrum aufnimmt, dass es quasi so eine Kugelcharakteristik hat. Also man sollte schon ein Mikrofon mit einer Nierencharakteristik haben, wo man quasi direkt oben reinspricht und was die ganzen Geräusche ringsrum gar nicht wahrnimmt und gar nicht aufnimmt. Dann hat man mit dem ganzen Schall auch überhaupt keine Probleme. Also mein Raum, in dem ich hier sitze, der ist jetzt auch nicht schalloptimiert. Also da könnte ich mit Sicherheit an vielen Ecken was machen, aber man hört es einfach nicht, weil ich direkt vor dem Mikrofon sitze. Also mit Niere meinst du quasi vor allem also diese längliche Form, die dieses Schallfeld, das abgetastet wird. Genau, das abgetastete Schallfeld. Also es gibt die Mikrofone, die Mikrofon ist ja meistens irgendwie rund und Schall verbreitet sich ja rund aus, also kugelförmig aus. Und es gibt Mikrofone, die diese Kugelcharakteristik haben, die genau das auch abfangen. Die fangen halt von jeder Richtung nehmen die den Schall auf. Wenn ich ein Mikrofon habe mit einer Niere, mit einer Nierencharakteristik, dann nimmt das Mikrofon nur an einer bestimmten Stelle den Schall optimal auf. Natürlich gibt es da immer noch ein paar Bereiche ringsrum. Ich kann es ja mal demonstrieren. Ich spreche jetzt direkt ins Mikrofon rein. Wenn ich aber jetzt hier spreche, das hört man schon gar nicht mehr so gut. Ah. Okay. Also das ist, da kann ich auch mit der Entfernung zum Mikrofon, also wenn ich näher rangehe, ist es halt ein bisschen tiefer und ein bisschen wärmer. Ich kann aber auch mich entspannt zurücklehnen. Da höre ich jetzt den Raum auch, wenn ich mich zurücklehne. Also das muss man einfach ausprobieren, wie man da, was am besten für einen selber klingt. Gut. Und letztes Jahr, da habe ich mir auch mal eine Aufnahme gemacht Und dann habe ich mir gedacht, also einen Schrank hatte ich jetzt nicht, wo ich mich reinsetzen kann, aber ich habe im Netz was Tolles gefunden. Und zwar gibt es, also mittlerweile sind ja alle möglichen Zelte ja so, dass sie praktisch aufpoppen. Ne? Also unter Spannung mit so einem Glas, Fiberglas, Bögen, werden die dann immer so verzwillt, wenn sie klein sein sollen, und dann werden sie aufpoppen. Und da gibt es praktisch eine ganz simple Version davon. Das ist im Prinzip, also fürs Campen, so ein mobiles Toiletten- bzw. Duschhäuschen, ne? Was im Grunde einfach dann schnell einen kleinen Raum darstellt. Und damit hat man schon ganz schön viel, also wenn man, ich habe hier irgendwie 380er Decken, schnell praktisch Schall eingefangen. Ne? Und wenn das dann einem immer noch nicht so richtig lang, dann legt man halt dann doch noch irgendwie, was weiß ich, die Couchdecke drüber. Ne? Und schon hat man dann seinen Mini-Raum, weil eigentlich ist es gar nicht so einfach, einen kleinen Raum zu finden. Man kann noch ins Auto gehen, ne? Aber auch da, dann ist man dann meistens irgendwo, wo dann halt andere Autos vorbeifahren. So richtig ruhig ist es dann auch nicht. Irgendwie hat man dann, aber es ist schon sehr komprimiert. Aber sich sowas mal zuzulegen, da, das kostet dann 30 Euro, glaube ich, ist auch eine ganz gute Sache. Aber das ist auch alles gar nicht so schlimm. Also dieser Service, den ich vorhin genannt habe, der dieses Audio nachbearbeitet, automatisiert, der kann auch Raumklang wegmachen. Ah ja. Also nur in einem gewissen Bereich, in einem gewissen Level. Und auch wenn man geübt ist, kriegt man das in so einer Digital Audio Workstation auch von Hand hin. Das geht. Natürlich ist es immer besser, wenn ich den Schall möglichst unverändert aufnehmen kann. Also alles, was ich nicht verändern muss, das schadet auch dem Audio nicht. Weil alles, was ich verändere, nimmt wieder irgendwas weg vom Audio und irgendwas von der Fülle des Klangs weg. Aber das geht alles in der Nachbearbeitung. Es interessiert mich vor allem eins auch noch, um mal wieder von der Technik wegzukommen, sondern wirklich zum E-Government-Podcast. Also du bist ja schon lange selbst in E-Government drin und es ist auch so, dass es in Deutschland zumindest das Thema Open Government am Anfang seine ersten zarten Blüten auf Verwaltungsseite im Zusammenhang mit E-Government und Verwaltungsmodernisierung hatte. Wo es auch ganz gut Sinn macht, ne? Mit dem Anspruch, sich zu sagen, okay, wir haben jetzt praktisch die Digitalisierung zu meistern und dazu gehören aber auch offene Prozesse ab, weil die Digitalisierung ja auch die Bürger und Bürgerinnen betrifft, aber auch insgesamt auch noch ein anderes Mindset, eine andere Kultur für Modernisierung. Wie hat sich da also praktisch aus deinem E-Government-Leben, aber auch in deinem E-Government-Podcast, ist da als mal das Thema Open Government aufgepoppt? Also das Thema Open Government, E-Government, Open Government, Smart City, Open Data habe ich immer mit dem Podcast gehabt, weil ich finde, das gehört alles zusammen. Im Prinzip ist alles gemeinsam ist E-Government, elektronische Verwaltung. Die elektronische Verwaltung besteht aus Daten, die ich am besten offen zur Verfügung stelle, also wo möglich ist. Die öffentliche Verwaltung lebt von Teilhabe, von Partizipation. Großer Schritt in Open Government. Es gab eine Zeit lang auch ein Thema, das hieß Smart Government. Wurde viele automatisierte Prozesse und so weiter. Das kommt jetzt immer mehr, dass es automatisierte Prozesse gibt. Das gehört auch alles dazu. Das ist auch alles eine Teilmenge von dem ganzen Thema E-Government, von dem ganzen elektronische Verwaltung. Hast du mal ein Beispiel, wo das, oder wo ist es denn dir als erstes Mal untergekommen? Open Government. Also es ist schon, also das tatsächlich begleitet mich das schon die ganze Zeit. Also seit 10 Jahren bin ich jetzt im E-Government beruflich tätig. Vorher habe ich mich damit eher so hobbymäßig beschäftigt. Das begleitet mich eigentlich schon von Anfang an. Also das ganze Thema E-Partizipation, Teilhabe von Bürgern, die Bürgermeinung einholen und so weiter. Open Data, das ist eigentlich von Anfang an immer schon präsent gewesen. Also es liegt vielleicht daran, dass ich in dieser Bubble quasi lebe und arbeite, dass es da keinen Unterschied gibt. Ich kann tatsächlich nicht sagen, wann es mir das erste Mal begegnet ist. Es ist immer irgendwie gemeinsam und immer dabei gewesen. Aber das Thema Open Data, so richtig will es ja auch noch nicht so richtig vorankommen, ne? Außer in England. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Die Engländer machen das gut. Die Amerikaner machen es auch nicht schlecht. Die stellen ja auch alles, was staatlich finanziert ist, offen zur Verfügung. Aber die Engländer, die sind natürlich ungeschlagen, was Europa angeht. Die Franzosen haben ganz gut aufgeholt noch. Aber du hattest, darf man darüber schon sprechen, Dorobea letzte Woche. Schön wär's, die hat mir abgesagt. Ach nee, die hat mir schade. Weil die hat mir spontan... Die vereint es mal, ne? Ja. Als die Repräsentantin, stellvertretend für Helge Braun bei der Open Government Partnership, das wäre ja interessanter Schnack gewesen. Ne? Ja, hätte ich mich auch sehr gefreut. Die hat mir spontan abgesagt und mir jetzt kürzlich oder heute auch definitiv abgesagt. Die kriege ich nicht mehr in Podcast. Oje, oje, oje. Ja, es ist sehr schade. Also. Nee, da wollte ich jetzt ja gar nicht irgendwie, das wollte ich jetzt gar nicht anschätzen. Habe ich nicht gewusst. Okay. Und dann gibt's eine Anekdote eigentlich. Hattest du eigentlich mit Markus Richter, hast du den mal da schon gehabt? Ja, ich kenne einige Leute aus seinem Umfeld und mit denen habe ich gesprochen, die haben gesagt, du mach dir die Mühe nicht, er schafft es nicht, er hat keine Zeit, er kriegt das einfach nicht hin und den Leuten, die ich da kenne, den vertraue ich sehr und wenn die mir sagen, spar dir das, den kriegst du nicht, weil der einfach keine Zeit dazu hat, dann mache ich es auch nicht. Also ich muss ja, also ich hatte ihn schon mal getroffen online tatsächlich und mit ihm kurz geschnackt. Das war vom Next-Netzwerk, war so eine Online-Veranstaltung über Wanda. Und da ist er einfach so in den Raum reingesprungen und dann haben wir uns unterhalten über öffentliche Verwaltung und vor allen Dingen im kommunalen Umfeld. OZG. Aha. Also den kriegt man schon. Der kommt auch mal spontan bei Sachen vorbei. Ich mache zum Beispiel auch so ein Afterwork einmal im Monat. Da habe ich ihn jetzt auch schon ein paar Mal eingeladen. Mal sehen, vielleicht kommt er da auch irgendwann mal spontan vorbei. Also der ist echt ein vielbeschäftigter Mann und manchmal kommt er. Da ist demnächst ja auch der Digitaltag, 18. Juni. Ja, ich bin schneller. Am 10. Juni ist wieder E-Government Afterwork. Das ist so eine ganz entspannte Runde auf Wanda. Und im Prinzip ist es wie, wenn ich mit meinen Kollegen in die Eckkneipe gehe. Da gibt es verschiedene Tische. Da kann ich mich mit den Leuten unterhalten. Wenn mir das Gespräch nicht mehr gefällt, gehe ich zum Nachbartisch. Unterhalte mich über ein anderes Thema. Also es ist so eine schöne Möglichkeit, sich auszutauschen. Am Digitaltag, 18. Juni, also da planen wir auch unseren nächsten Open Government Social Club. Das passt da ganz gut hin. Und jetzt auch nochmal in die Runde. Gibt es noch Fragen zu Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise zu den Kniffligkeiten einer Podcast-Produktion? Oder hat jemand schon mal aus der Runde hier einen Podcast gemacht? Ja, ich zum Beispiel, der Anonyme. Ich kann auch die Kamera anmachen, Sekunde. Ich habe mich leider vorher nicht angemeldet, deswegen steht mein Name nicht da. Ich bin Heinz Zell aus Ludwigshafen. Ich wollte nur, bevor ich mich gar nicht beteilige, ja, ich habe einen kommunalpolitischen Podcast in Ludwigshafen. Es gibt natürlich, ich meine, was früher der Blog war, ist heute der Podcast, das muss man mal dazu sagen. Ja, alle sind auf Sendung, wenige, man müsste sich fast schon bezahlen lassen, um sich manchen Content zu Gemüte zu führen. Aber es gibt natürlich total tolle Podcasts und ja, man kann so Sachen nebenher hören, man kann es auch runterladen, im Auto hören und so weiter und sind sehr lehrreich, ne? Das ist klar. Ja, kommunalpolitischer Podcast, ich meine, ganz hemdsärmlich gemacht, genau mit den Mitteln, die wir da erfahren haben vom Vortragenden. Ich kann mal, falls es jemand wieder interessiert, in den Chat den Link posten. einfach Geplauder über die Kommunalpolitik, die natürlich auch keinen interessiert. Also ich bin Mitglied einer kommunalpolitischen Fraktion und auch diese Open Government, Open Data Sache aufgeschlossen im positiven und emanzipatorischen Sinne. Aber ich weiß natürlich auch, dass es gesetzesgetrieben ist und Fördergelder im Umlauf sind, die kein Mensch ausgeben kann, und dass auch die Bertelsmann Stiftung sagen wir mal, einen Open Data Katalog hat, der aussieht wie eine Einkaufsliste. Ich stehe der Sache ambivalent gegenüber, bin aber alles in allem halbwegs auf dem Laufenden, was unglaublich schwer ist, gerade in der Europapolitik. So, der Link. Es ist vollkommen easy, einen Podcast aufzunehmen, ja, und auch nicht teuer. Man braucht ein gutes Mikrofon, ja, das stimmt schon, ja, oder. Und am Anfang langt mit zwei Gesprächspartnern, kann man ja mal anfangen, oder alleine, da brauchen wir eh nur ein Mikrofon. Und es gibt tatsächlich gute Ratgeber, aber einfach anfangen und sich an die eigene Stimme gewöhnen, das ist, glaube ich, das Schwierigste. Und mit Audacity, also mit dem Open Source und Gratis-Programm, es gibt YouTube-Videos, die gehen 8 Minuten. Und da wird einfach erklärt, man muss gar nicht verstehen, wie das geht, Kompressor, normalisieren, Anfang und Ende wegschneiden. Und also man muss gar nicht verstehen, was man tut, und kommt trotzdem zum akzeptablen Ergebnis. So vielleicht noch der Link. Und ja, das war's schon. Ich wollte die Sache jetzt nicht aufhalten, aber ich werde möglicherweise... Aber was für Themen werden da behandelt? Wir machen immer einen Rückblick auf die letzte Stadtratssitzung, dann auf die nächste Stadtratssitzung. Ein bisschen was Kurioses aus verschiedenen Gremien, wo wir auch noch sind. Und dann irgendwann, wenn die Top-Liste abgearbeitet ist, dann plaudern wir mal so ein bisschen drauf los und achten einfach drauf, dass da nichts... wie soll ich sagen, also nichts rechtlich Relevantes ist, was man uns dann irgendwann mal, was uns zum Verhängnis werden könnte. Und ja, und wir veröffentlichen selbst, geplant ist natürlich auch auf anderen Plattformen. Wir haben auch bei WordPress, gibt es ja auch Plugins, die das dann übernehmen oder so. Aber wie gesagt, das macht dann doch schon Arbeit. Und wenn es mal nicht funktioniert, was immer mal sein kann, jeder hat einen Drucker, den man nicht gedruckt hat im richtigen Moment, dann macht's halt umso mehr Arbeit, ne? Aber alles in allem, auf einer Homepage was zu veröffentlichen, ist ja total easy, ne? Kann überhaupt nichts schief gehen. Und die technischen Möglichkeiten, auch gratis, sind also tatsächlich grenzenlos. Auf eine große Hörerschaft darf man natürlich nicht hoffen. Es muss einfach Spaß machen, ja? Selbst wenn man nur selbst mal zuhört, gibt ja dann bei WordPress Analyse-Tools und so weiter, ne? Gerade auch für dieses Plugin. Wenn man weiß, hoppla, den Monat haben nur 8 Leute angerufen und die zugehört, und die kenne ich alle beim Namen und 3 davon war ich selbst, dann ist es halt so. Aber das ist halt das Internet. Ja? Beim 50. Versuch kann es ja durch die Decke gehen, wer weiß das schon. Und dann sind die alten Folgen auch beliebt. Ja, genau, aber ich wollte euch nicht vollquatschen. Möglicherweise werde ich aber... Spannend. Und ist es ein Fraktionspodcast oder ist es ein Privat- oder beziehungsweise Politiker-Podcast? Es ist für die Fraktion. Ah. Also im Namen der Fraktion und mit unserem Klarnamen, also mit Heinz Zell in dem Fall und meinem Kompagnon Raik Dreher. Und das ist ernst gemeint und offiziell. Und tatsächlich, und der Witz ist halt, dass man dann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, ne? Was es gibt ja sowas wie Fraktionsvorsitzendenrunde, oder durch unglaubliche Zufälle bin ich ja auch Vertreter in der Verbandsversammlung. Ja? Das ist ja hier in Metropolregion Rhein-Neckar, ist sozusagen, das kennen viele, das ist der Mantel, so Public-Private Partnership-Geschichte, aber darunter ist ja auch ein Parlament mit Vertretern aus Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und das kennt kein Mensch und das ist wichtiger, als man denkt, ne? Also deswegen bin ich hier auch dankbar, war vielleicht ein großer Teil für heute, aber dieses der Bezug zu Medien. Also ich bin eigentlich auch dankbar, dass es da jetzt, wie ich gelesen habe, auch da jetzt einen neuen neues Magazin geben soll für die Metropolregion, wo es so ein bisschen unabhängiger ist, ja, nicht nur die drei Zeitungen. Das kennt kaum jemand, aber gerade was Digitalisierung anbelangt, ne, das kommt ja Online-Zugangsgesetz, ne, ist eine ganz große Nummer, ne, das liest man mal auf dem Wahlplakat, das ist ja toll, dass Oma Uschi ihren Führerschein online beantragen kann, aber was da alles dranhängt, ja, auch an kritischen Sachen, das versteht ja kaum jemand. Und diese ganzen großen Sachen, die kommen, ne, über diese Verbandsversammlung in die Kommunen. Und ja, und dann über so Sachen reden wir dann, ja, manchmal ist es auch langweilig, ja, wie. Ich habe kein langweiliges Beispiel. Ich würde vor allem interessieren, nehmt ihr Bürger auch quasi dann mal in den Podcast mit rein? Das ist geplant. Also wir haben, wir machen das jetzt ein Jahr. Das ist jetzt der achte Podcast, ne? Und es ist ja immer was los, es ist ja alles quasi ehrenamtlich. Und es ist A geplant, auf unserer Webseite Guest-Blogging anzubieten. Da ist jetzt, muss man natürlich erstmal die richtigen Leute finden, die das dann auch wollen. Das ist ja dann auch irgendwie partei- und politisch. Alle wollen ja heute eine Bewegung sein, ja, oder sowas, oder total neutral. Guest-Blogging ist angesagt. Und was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir Ausschussmitglieder, ne, es gibt ja auch bürgerschaftliche Mitglieder, die nicht in irgendeiner Partei sind oder in einer Partei sind, aber eigentlich nicht gewählt wurden und im Sportausschuss, sagen wir mal, sitzen. Und die wollen wir dann einladen. Ja, also das die Möglichkeit gibt's, haben wir aber noch nicht gemacht. Und ich habe den federführenden, ich sag mal, digital Beauftragten der Verbandsversammlung angeschrieben. Und wir wollten uns auch die Tage zum Gespräch, der Herr Brunzel, genau, wer Brunzel heißt, dem vertraue ich, genau, Oliver, und den könnte ich mir vorstellen, da mal einzuladen, aber das wird dann ganz schnell, muss mal gucken, was ich in dem Zusammenhang plane. Wir haben auch eine Big Blue Button Instanz, ist eine Vortragsreihe, ne? Open Data, Open Government, der Hanfverband Rhein-Neckar zum Beispiel, ja, Wirtschaft und warum wird Deutschland nicht Marihuana-Weltmeister, wird das Thema sein, ja, aber das ist alles für Herbst, das muss ja gut geplant werden und kann ja nicht total semi-professionell dann rüberkommen. Und da habe ich auch Digitalthemen geplant, aber das macht halt alles Mühe. Die technische Umsetzung, wie gesagt, Big Blue Button oder Podcast oder ein Blog, da ist man ja mit 50 Euro im Monat ganz easy mit dabei. Ne? Aber ja, das sind alles Ideen. Ja, ja, klar. Also wir reden, also die Technologie hat natürlich eine Demokratisierung von Reichweite, von Möglichkeiten zumindest in der Reichweite und eine Demokratisierung auch der Art und Weise, wie der diskursive Raum sich gestaltet, herbeigeführt. Ich meine, da kann man schon froh sein. Und letztendlich ist das natürlich schon einfach auch aus technologischer Perspektive eine wesentliche Grundlage, die geschaffen war, um überhaupt erstmal so eine Idee wie Open Government erwachsen zu lassen, daraus erwachsen zu lassen. Ne? Zweifellos. Ja. Das sind die ganzen positiven Dinge, ne? Also näher, transparenter, mehr Beteiligung, Aufklärung, auch natürlich auch Kontrolle durch die Bürger. Das ist aber nur die positive Seite. Es gibt natürlich auch sowas wie ein Digital Gap, ja. Es gibt Leute, wenn du Probleme hast mit Lesen und Schreiben, da nützt dir natürlich das Internet auch ein bisschen weniger. Es gibt Leute, jetzt gerade in Corona gemerkt, ja, die haben gar keine Kohle, ne, für einen richtigen PC ich meine, will ich euch jetzt nicht zeigen, aber sagen wir mal, richtig gut ausgerüstet zu sein, das kostet auch ein bisschen, ne? Und manche haben ein Handy, aber keine SIM-Karte drin von den Kids. Das haben die jetzt gemerkt im Bildungsbereich. Digital Gap ist ein Problem. Und es ist natürlich durch die vielen Möglichkeiten multipliziert sich natürlich auch die Überforderung, ne? Also ich kann mir natürlich alles im Internet angucken. Aber eben nicht gleichzeitig. Ne? Also ich brauche gewisse Ressourcen, um das nutzen zu können. Und können manche Gruppen besser und eher und manche gar nicht. Ne? Also das muss man natürlich hybrid denken. Ich meine, so ist halt einfach die Gesellschaft divers. Aber andererseits, man muss schon sagen, die Vernetzung hat natürlich auch inklusive Möglichkeiten. Also ich meine, die Leute müssen erstmal sich auch das von A nach B kommen leisten können, auch körperlich das hinkriegen. Ne? Also für behinderte Mitbürger und Mitbürgerinnen ist es sicherlich ein Segen, viel leichter jetzt auch erstmal an den ein oder anderen Treffen teilnehmen zu können, als zuvor, wo man natürlich immer wieder auch Anlässe hatte, teilzuhaben, aber das mit größeren Aufwänden verbunden war, sowohl für Veranstalter als auch für die Gäste. Insofern ist das natürlich auch nochmal was man mit in die Waagschale zwischen digital und analog mit reingeben kann, dass es auf jeden Fall auch da nochmal inklusivere Momente gibt, woanders dann aber auch wieder exkludierend. Und im besten Falle man dann halt praktisch in die Zukunft hinein diesen Weg zwischen diesen zwei Welten sucht eben. Ja. Das ist ein schönes, ich sag mal ein schönes Schlusswort. Vielleicht können wir das gern. Ich gucke mir deine E-Mails immer an, aber Zeit ist knapp. Vielleicht mal vertiefen. Ja, also es ist, ich bin voll pro, ja, alles richtig. Es gibt gewisse dunkle Punkte, ne, die bei den Schwächsten ansetzen. Ja? Also beim Online-Zugangsgesetz, da gibt es ja auch Erprobungsräume. Ja? Das wird ja dezentral ausgerollt. Und das am meisten genutzte Produkt digital seitens der Verwaltung ist die Beantragung von Wohngeld. Ne? Das machst du ja auch eher am unteren Ende der Nahrungskette. Ne? Das ist also da. Und wenn du das machst, dann musst du dich natürlich ausweisen. Hast du die digitale Identität und so weiter und so fort. Und diese Instrumente, die haben in sich schon Ungleichgewicht oder Gesichtserkennung, ne? Die wird erprobt bei Frontex, ja, also bei, wenn da Leute dann mit ihrem Schlauchboot übernommen werden. Das heißt, die Möglichkeiten der Digitalisierung als Herrschaftsinstrument wird bereits erprobt, und zwar genau bei den Leuten, die das gar nicht verstehen und sich auch gar nicht wehren könnten, ja, weil ihnen nicht mal die Mittel dazu fehlen, ne, also zumindest mal das Geld. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Fantasie, ja, von mir. Wenn ich mit der Kamera in meine kleine Privatbibliothek laufen will, das ist Forschungsstand, ne? Also das muss man sagen. Ich bin aber pro, ja. Ich bin immer, das sind emanzipatorische Elemente, und genau die müssen gefördert werden. Genau das sollte man propagieren und umsetzen, aber auch darauf achten, wie ich vielleicht auch vorher geschrieben habe, hier die Bürgermeisterin in Ludwigshafen, die macht eine WhatsApp-Sprechstunde. Die macht das unter Garantie datenschutzkonform auf einem bestimmten Handy und so weiter und so fort. Niemand hält sie ab, eine WhatsApp, Telegram, Threema, Mastodon und weiß der Kuckuck was Sprechstunde auch gleichzeitig oder alle halbe Stunde durchzuführen und damit zu zeigen, es gibt nicht nur einen Kanal, der überhaupt nicht oder kaum zu beeinflussen ist, ja, durch die Politik, die Bürger oder sonst irgendwas. Also da finde ich, das ist eine Kurzsichtigkeit. Ne? Also hier dazu sollen ja solche Kanäle auch helfen, praktisch diesen ganzen Kosmos auch langsam zu erörtern. Ne? Also was es auch für Möglichkeiten gibt. Ne? Und ich meine, ein Thema ist ja auch noch, ja, das Thema der digitalen Souveränität, ob das jetzt als Kommune ist oder aber auch als, und da auch wiederum, was ist mit öffentlicher Software und so, das sind alles Dinge, die halt peu à peu abgearbeitet werden und auch hier stattfinden sollen. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon kurz vor knapp. Ich würde gerne Thorsten nochmal das Wort geben. Was noch ein ermunterndes Wort eben, sich in die Öffentlichkeit hineinzubegeben und auch nochmal in diese technischen Herausforderungen oder Herausforderungen sind übertrieben, aber die technischen Möglichkeiten eben von Podcasting. Also ich kann da eigentlich nur wiederholen, einfach machen und einfach machen. Also klein einsteigen und einfach tun. Einfach mal ausprobieren, einfach veröffentlichen. Übrigens kann man auch auf Apple Podcasts und Spotify ganz einfach veröffentlichen. Das geht mit ein paar Klicks, ein bisschen reinlesen. passiert alles automatisiert. Man kann auf all diesen Plattformen stattfinden, indem man einfach mal macht und einfach was ausprobiert. Es kann nichts passieren, es sterben keine Menschen dabei und im Zweifelsfall auch mal nach einem Tutorial suchen irgendwo, ein Video-Tutorial. Genau. Weil das ist ja natürlich das Schöne auch noch am Internet, ne? Also man kriegt ja wirklich mittlerweile für alles irgendwo eine Antwort. Ne? Genau. Und wer möchte, kann mich auch gerne anschreiben beim e-Government-Podcast, also e-Government-podcast.com. Da findet man mich, auf Twitter findet man mich unter @egovpod. Also ihr könnt mich anschreiben, könnt mir Fragen stellen. Ich helfe auch gern. Im letzten Jahr habe ich 2 Podcasts bei der Geburt geholfen. Cool, cooles Angebot. Vielen Dank, Thorsten Frenzel, dass du da warst, dass du uns da mal die Insights gegeben hast. Danke auch an Kira Messing für den Sachstandsbericht, was da gerade so alles bei den regionalen Open Government Laboren los ist. Und wir sehen uns am Digitaltag wieder. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu viel Konkurrenz ist dort, aber es ist natürlich auch ein schöner Anlass, den man ja auch gerne unterstützen kann. Und danke auch an die Zuhörer und auch Beitragenden. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, wir konnten weiterhelfen und bleibt uns eine Produktion vom Podcast Funkhaus.